Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Die USA sind groß. Da sind gute Straßen wichtig, um die Teile des Landes zu verbinden. Vor 100 Jahren wurden deshalb einige Straßen als durchgehende Highways ausgebaut und mit einem eindeutigen Namen versehen. Viele Nummern waren für kleine Straßen in den einzelnen Staaten schon vergeben, aber eine Zahl war frei. So entstand die Route 66 von Chicago nach Los Angeles und wurde schnell zu einer Legende. Hören Sie Lost Highway, eine lange Nacht zu 100 Jahren Route 66, eine Sendung von Tom Noga. Route 66 represents the joy and freedom of the open road. Route 66 repräsentiert die Freude und die Freiheit der offenen Straße. To be able to travel vast distances. Große Entfernungen zurückzulegen. Without any checkpoints. Ohne Grenzen, ohne Kontrollpunkte. Without any borders. It stands for possibilities. Sie steht für Chancen, für Wege, dir deinen persönlichen Traum von Freiheit zu erfüllen. Whatever your was auch immer er ist. Dream of freedom happens to be. Route 66 offers a promise of a new life if you need it. Route 66 verspricht dir ein neues Leben, wenn du es brauchst. Auf ihr ist alles möglich. It makes anything possible. Well, I sort of had a crown, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Well, I'm sort of had a crown, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. Who didn't use it then? Everybody used it then. Wer ist Route 66 nicht gefahren? Jeder ist sie gefahren. Sie war der Weg nach Westen. It was the way west. It's worth remembering that at one point the entirety of Route 66 was on native land. Wir dürfen nicht vergessen, dass alles um Route 66 früher mal Indianerland war. Früher hat uns das ganze Land gehört. At some point it was all native country. Route 66 is about the unanswered questions to American history. Route 66 erzählt von den unbeantworteten Fragen der amerikanischen Geschichte. Sie ist ein Korridor durch Zeit und Raum. It is a corridor across time as well as place. Yeah, we'll tune her up real quick. That's one way of looking at Route 66. Du kannst Route 66 betrachten wie im Song. I get my kicks on Route 66. Wenn du sie mit diesem Gedanken fährst, ist das okay. Aber du bekommst nur eine touristische Version der Route 66. Du musst raus ins Hinterland der Route 66. Das ist das wahre Amerika. That's the real America. Oh, if you ever plan to motorway. Wo Route 66 einst begann, an der Kreuzung von Michigan Avenue und Adams Street im Zentrum von Chicago, hängt ein Emblem. Oben und an den Seiten bogenförmig gerundet, unten ein abgeflachter Spitzbogen, wie man ihn von Wappen kennt. Mit der Inschrift Begin Historic Route 66. Davor eine Band. Drei Männer, die am Straßenrand auf Plastikeimern trommeln. Die Ecke ist ein beliebtes Fotomotiv. Anhalten, Pose einnehmen, schon sind die Nächsten dran. Und unter den Leuten, die hier Selfies machen, die Mitglieder eines tschechischen Motorradclubs. Für Biker ist die Route 66 ein Eldorado. Raus aus Chicago. Durch eine enge Straßenschlucht, über die eine Hochbahn donnert. Hinaus ins Hinterland, um den Mythos der Route 66 zu ergründen. Warum ist sie so legendär? Warum zieht sie Menschen aus aller Welt an bis heute? Mehr als 40 Jahre, nachdem das letzte Teilstück außer Betrieb genommen wurde. Und was erzählt sie uns über die USA? Die USA, die wir zu kennen glauben. Und jene, die wir gerade erleben. Als Route 66 vor 100 Jahren eingeweiht wurde, führte sie von Chicago nach Santa Monica im Großraum Los Angeles. Über knapp 4000 Kilometer, durch 8 amerikanische Bundesstaaten. Mehr als die Hälfte der Strecke berührt Siedlungen von Native Americans oder führt durch sie hindurch. Heute sind 85% der Originaltrasse der Route 66 noch oder wieder befahrbar. Mehrere hundert Kilometer sogar mit dem Straßenbelag von damals. Südlich von Chicago führt das, was einmal die Route 66 war, durch Kleinstädte. Auf beiden Seiten der Straße reiht sich Bungalow an Bungalow. Die Gegend nennt sich Red Carpet Corridor. Die Bezeichnung soll signalisieren, dass man Touristen hier den roten Teppich ausrollt. Ursprünglich war der Red Carpet Corridor ein Kohlerevier. Jedes Jahr am ersten Wochenende im Mai findet hier ein Festival statt. Elwood, ein Dorf mit etwas mehr als 2000 Einwohnern. Das Festival besteht hier aus einer Handvoll Ständen unter Faltpavillons auf einer kleinen Wiese. Besucher? Nur wenige. Das mag am Wetter liegen, der Himmel ist bedeckt, immer wieder prasseln heftige Regenschauer nieder. Ein eisiger Wind faucht übers flache Land. Typisch für Chicago. Die Windy City, wie die Stadt im Volksmund genannt wird. Typisch auch für den Red Carpet Corridor. Eine Böe erfasst einen Faltpavillon und weht ihn weg. Unter einem anderen zwei Frauen und zwei Männer, alle betagt. Sie sichern ihren Pavillon, indem sie sich an seine Beine klammern. Wir sind der Geschichtsklub für die Route 66 und wir verteilen Erinnerungsstücke. Jede Stadt auf der Red Carpet Corridor hat so einen Untersetzer. Die können Sie sammeln. Und wenn Sie es bis nach Bloomington am Ende des Red Carpet Corridors schaffen, haben Sie 15 zusammen. Die Straße da vorne war übrigens die Route 66. Sogar ein Stück des originalen Asphalts ist erhalten. Sie können Fotos davon machen. Eine der Frauen steht von ihrem Hocker auf. Ich zeig's Ihnen. Sie schlängelt sich zwischen einem Dixie-Klo und einem Heuballen hindurch, der, aus welchem Grund auch immer, am Rande des Gehwegs vor sich hin modert und deutet auf ein Stück Asphalt. Es ist vielleicht 6 mal 3 Meter groß, eingefasst in rotes Klinkerpflaster, ähnlich jenem auf verkehrsberuhigten Straßen in Deutschland. An den Rändern sind die Klinkersteine bereits abgesackt. That was the original. They did years ago. We kept the original for it. Das ist es. Wir haben vor vielen Jahren beschlossen, es zu erhalten. Das Hauptevent des Festivals findet in Wilmington statt, auf der Main Street. Früher war das die Route 66. Auch Wilmington ist ein Dorf. Knapp 6000 Menschen leben hier. Die Main Street ist 200, 300 Meter lang, gesäumt von zweistöckigen Geschäftshäusern aus Backstein. Jedes zweite Geschäft steht leer. Ein Bild, das man aus vielen Kleinstädten in den USA kennt. Auf der Ladefläche eines Pritschenwagens die Route 66 Band. Sie spielt gut abgehangene Rockklassiker. Vor der Bühne zwei einsame Tänzer. Ein kleines Mädchen, das sich zur Musik im Kreis dreht. Und ein Flatfooter. Schwarzer Jogginganzug, schwarze Rundum-Sonnenbrille, schwarze Kappe. Flatfooting ist ein Tanzstil aus den Appalachen. dem Mittelgebirge, das sich durch den Osten der USA zieht. Man bewegt nur die Füße. Möglichst langsam, möglichst bodennah. Daher die Bezeichnung Plattfüßeln. Auf der Main Street zwei Dutzend Stände. Farmer bieten Obst und Gemüse an. Es gibt Seife und Honig, beides selbstgemacht, Diätpläne und allerlei Trödel. Dazwischen ein fülliger Mann mit grauem Raspelschnitt und Kinnbart, die Augen hinter einer schwarzen Sonnenbrille versteckt. Mark Negus, Custom Signs, steht auf seiner Kapuzenjacke. Maßgefertigte Schilder. Ich habe 78 damit angefangen. Aber so richtig mache ich es seit 10 Jahren. Meine Maschine schneidet es aus. Den Rest mache ich von Hand. Bemalen, färben, brennen, polieren. Das sind ein paar Sachen, die ich für heute gemacht habe. Da ist für jeden etwas dabei. 20, 30 Schilder hat er im Angebot. Darunter auch eins mit dem Emblem der Route 66. Route 66 kostet $40. Es ist eine wunderbare Straße. Sie hält das Land zusammen. Route 66 bringt das Land zusammen, weil sie etwas war und ist, das allen gehört. Etwas, das über die alltäglichen Sorgen um Politik und Wirtschaft hinausgeht. Reese Martin, der Autor und Blogger, leitet die Oklahoma Route 66 Association, einen Verein, der sich um das Erbe der Route 66 in jenem Bundesstaat kümmert. Die Straße selbst ist eine Art Lebewesen. Es entwickelt sich ständig weiter, bleibt aber in seiner Geschichte verwurzelt. There wasn't a single road that cut across the United States, the entirety of the United States. Not even Route 66 does that. It goes from Chicago to the West Coast. Vor Route 66 gab es keine Straße, die durchs ganze Land führte. Auch Route 66 führt ja nicht durchs ganze Land, sondern nur von Chicago an die Westküste. Der Politologe und Sozialwissenschaftler Kurt Jacobson von der University of Chicago. Jacobson hat unter anderem zum sogenannten amerikanischen Jahrhundert geforscht und publiziert, zur weltweiten Vormachtstellung der USA in den letzten gut 100 Jahren, in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Als Verbindung zwischen Chicago und dem Rest des Landes war Route 66 einerseits zweckmäßig und andererseits verkörperte sie die Einheit des Landes. Die Menschen konnten es plötzlich in ein paar Tagen an die Westküste schaffen. Das war damals ein Wunder. In ein paar Tagen durch 2/3 des Landes. Route 66 war eine romantische und eine physische Notwendigkeit für dieses Land. Das Go West, das Vorstoßen nach Kalifornien und an den Pazifischen Ozean, ist der Grundmythos der USA. In der Populärkultur gefeiert, in Film, Musik und TV. So auch in einem Bericht einer Wochenschau aus den 1940er Jahren. Wochenschauen waren kurze Blöcke zu aktuellen oder historischen Ereignissen, die vor dem Hauptfilm im Kino gezeigt wurden. Eine Art Vorläufer der heutigen Fernsehnachrichten. Die Ausbreitung unserer Bevölkerung nach Westen begann, als der Osten immer voller wurde und die Siedler auf der Suche nach gutem Ackerland mit ihren Familien und Habseligkeiten von der Küste ins Landesinnere zogen. In ihrem Buch White Trash – The Untold History of Class in America aus dem Jahr 2016 hat die Historikerin Nancy Eisenberg diesen Mythos zerlegt. Und den vom sozialen Aufstieg für jedermann – Stichwort vom Tellerwäscher zum Millionär – gleich mit. Das Problem mit diesen Mythen ist, dass wir sie übertreiben. Die Vorstellung übertreiben, dass wir mit der Revolution und der Unabhängigkeit von England das Klassensystem abgeschafft haben, dass wir eine Gesellschaft geschaffen haben, in der Aufwärtsmobilität möglich ist. Dabei hatten unsere Gründerväter etwas anderes im Sinn. Den Armen sollte es erlaubt sein, über die Frontier zu ziehen. Die Frontier war im 18. und 19. Jahrhundert die Grenze zwischen den von europäischen Siedlern kontrollierten Gebieten und den Territorien der Native Americans, der indigenen Völker. Ursprünglich verlief die Frontier entlang des Mississippi. Mit der Zeit wurde sie immer weiter nach Westen verschoben. And what they were really promising was horizontal mobility, not upward mobility. Was unsere Gründerväter wirklich versprachen, war horizontale Mobilität, nicht Aufwärtsmobilität. In der Kolonialzeit und im Grunde bis heute war und ist Erfolg mit Immobilienbesitz verknüpft. Wir vergessen, dass viele Amerikaner keinen Grundbesitz hatten oder haben. Sie lebten in Hütten, heute sind es Trailer. Daher die Bezeichnung Trailer Trash oder White Trash, weißer Müll. Das ganze Konzept geht auf unsere Kolonialzeit zurück. Die Briten haben sich die neue Welt als Wildnis vorgestellt. Sie nannten es Ödland. Perfekt, um die nutzlosen Armen dort buchstäblich zu entsorgen. Sie bezeichneten sie als menschlichen Abfall. Travel across the American West was always a struggle. Reisen in den amerikanischen Westen waren immer ein Kampf. Anfangs gab es nur indianische Pfade. Aus ihnen wurden Wege für Postkutschen. Der Historiker David Dunaway. Über Route 66 hat er mehrere Bücher geschrieben und einen dreiteiligen Podcast produziert. Aber Kutschenfahrten waren holprig. Von Ort zu Ort dauerte es mehrere Tage. Und die Wege wurden oft überspült. West of the Mississippi, transportation was terrible. Westlich des Mississippi waren die Verkehrsverhältnisse katastrophal. In den 1920er Jahren hatten immer mehr Menschen Autos, aber mit denen kam man nirgends hin, weil die meisten Straßen unbefestigt waren. Und je mehr Autos auf unbefestigten Straßen unterwegs waren, umso frustrierender. Die Journalistin und Autorin Susan Croce Kelly. Auch sie hat zwei Bücher über die Route 66 geschrieben. Die ersten Überlandstraßen hatten schöne Namen, wie der Lincoln Highway und der Palm to Pines Highway. Sie hatten auch gute Werbung, aber es waren schreckliche Straßen. Autos brachen zusammen und blockierten den Verkehr. Sie blieben im Schlamm stecken oder rutschten bei Regen in den Straßengraben. Es gibt die Geschichte eines Bauern an einer solchen Straße, der extra Mullis angeschafft hat, damit er die Autos aus den Gräben ziehen konnte, wenn die Fahrer an seine Tür klopften. Um das Jahr 1920 umfasst das Straßennetz der USA knapp 5 Millionen Kilometer. Davon sind gerade mal 5% gepflastert oder asphaltiert. Der Rest ist unbefestigt. Das ist nicht ungewöhnlich für die damalige Zeit. In Deutschland sind es ungefähr 10% aller Straßen. Aber die USA sind ein Land von kontinentalen Ausmaßen. Schon der mittlere Westen ist damals verkehrstechnisch nur schlecht an die Metropolen der Ostküste angebunden, von den Städten der Westküste ganz zu schweigen. Damals bildete sich eine einflussreiche Bewegung, das Good Roads Movement. Diese Bewegung kämpfte für bessere Straßen, was anfangs hieß, sie mit Schotter aufzuschütten. Ab 1914 bekamen alle Staaten sogenannte Highway Engineers, die den Straßenbau vorantreiben sollten. Bei einem Treffen in Washington haben sie eine Forderung aufgestellt. Sie brauchen Straßen, auf denen die Leute durch die USA fahren können und immer wissen, wo sie gerade sind und wohin die Straßen führen. Und sie haben im Kongress Gelder fürs Pflastern von Straßen locker gemacht. Das Problem war damit aber nicht gelöst. Denn wenn zum Beispiel Missouri eine Straße von Süden nach Norden gepflastert hat, war nicht garantiert, dass sie auf die Nord-Süd-Straße in Iowa trifft. Bei einem weiteren Treffen haben die Highway Engineers deshalb beschlossen, ein landesweites Netz an Highways aufzubauen. Kitchen, a house in Macon, Loretta singing on the radio, smell of coffee, eggs and bacon, car wheels. wanna go for a ride, car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Über den Mississippi River spannt sich eine Brücke. Eine Stahlkonstruktion mit einem dichten Geflecht aus Streben, wie man sie oft findet in den USA. Aber diese hier, die Chain of Rock Bridge, verläuft V-förmig. Schräg bis in die Mitte des Old Man River, wie der Fluss im Musical Showboat besungen wird, und schräg hinüber zum anderen Ufer. Dort beginnt Missouri. Missouri, das sind Rolling Hills, sanfte grüne Hügel, eine amerikanische Bilderbuchlandschaft. Langsam stellte sich ein, das Gefühl von Weite und Abenteuer, das man mit Route 66 verbindet. In Missouri verläuft sie im Zickzack, weil die ursprüngliche Trasse viele kleine Orte verband. Die Freeways, die Route 66 heute ersetzen, führen auf direktem Weg nach Santa Monica. Die Strecke ist dadurch um 500 Kilometer kürzer. Bei der Route 66 ging es immer um Geld. Für die Menschen in den kleinen Städten, die Geschäftsleute, war es damals wichtig, Autos in ihre Städte zu bekommen, weil dadurch auch Geld hereinkam. Deshalb wollten so viele kleine Städte an landesweiten Highways wie Route 66 legen. Die kleinen Orte an der ursprünglichen Route 66 gibt es noch. Aber sie wirken ausgestorben. Tankstelle, Diner, also ein Schnellrestaurant, Trödelladen, schon ist man durch. Auch Cuba ist so ein Ort. Aber in Cuba gibt es das Wagon Wheel, ein historisches Motel. Das älteste an der Route 66, das durchgängig betrieben wird. Erbaut im Jahr 1936 als Café und Tankstelle. Zwei Jahre später um 14 Steinhütten erweitert. Es ist, was heute viele Reisende auf der Route 66 suchen. Eine Spur der Vergangenheit. Seit 2009 gehört es Connie Eccles. Sie steht hinter dem Tresen von Connies Shop. Halb Andenkenladen, halb Rezeption. Meine Vorbesitzerin hat die Zimmer für 3,50 pro Nacht vermietet und nur einmal in 40 Jahren erhöht, auf $11. Sie sagte, dass sie nicht mehr Geld bräuchte. Viele Leute hier aber eine billige Unterkunft. So wurde es zu einer Art Obdachlosenasyl. Es zog schlechte Menschen an, Drogensüchtige und so. Es kam immer mehr runter. Die Nachbarn wollten wegziehen, so schlimm war es. Dann habe ich es gekauft. Ich dachte, ich restauriere es, das dauert ein Jahr und gut ist. Naja. Nach 5 Jahren war ich immer noch nicht fertig. Connie schlägt ein Fotoalbum auf. Ihr Laden von außen, an einem der Fenster der Holzrahmen rissig, ein anderes komplett rausgebrochen. Ein Bagger, der Erdreich aushebt. Sie selbst, damals schon keine junge Frau mehr, wie sie den Sockel einer Hütte verputzt, als Schutz gegen Erdfeuchte. Sie und ein Freund beim Aufhängen eines rostigen Wagenrads an einem Metallgestell. Das Logo des Wagon Wheel. Connie schwingt sich in ein Golfkart und fährt übers Gelände. Die 14 Hütten gruppieren sich um einen schattigen Innenhof mit Picknickecke und Grill. An lauen Sommerabenden erzählen sich die Reisenden hier ihre Geschichten, oft bis spät in die Nacht. Von Route 66. Wo man unbedingt noch hin muss und worum man besser einen Bogen macht. Manchmal sitzen hier Leute aus einem Dutzend Ländern zusammen. Route 66 macht's möglich, sagt Connie. Sie öffnet die Tür zu einer Suite. Als wir mit der Restaurierung angefangen haben, war auf dieser Seite ein Schrank mit Waschbecken und auf der anderen eine Toilette. Wir haben uns bemüht, es historisch korrekt zu restaurieren. Die Zimmer sind klein. Das überrascht die Leute. Klein ist die Suite in der Tat. Und verwinkelt. Die Fenster winzig, die Möbel antik. Es riecht muffig. Bei Reisenden auf der Route 66 ist das Wagon Wheel dennoch beliebt. In der Saison von Mai bis September ist es meist ausgebucht. Als wir angefangen haben, die ersten 6, 7, 8 Jahre war hier mehr los. Wir hatten vor allem Gruppen. Ein paar Straßenblöcke weiter auf der Route 66 war ein Weinladen. Der hatte immer Veranstaltungen mit Live-Musik. Da sind die Gruppen hingegangen und wir auch. Es gab noch ein paar andere Läden mit Live-Musik. Seit der Pandemie ist alles anders. Die Leute geben es nicht gerne zu, aber die Pandemie war ein Wendepunkt. Hinzu kommt, dass die Leute, die hier übernachten, immer älter werden. Ich finde das einerseits gut, weil sie sorgsam und rücksichtsvoll sind. Connie lässt den Satz verklingen. Andererseits bleiben ihre Gäste nicht mehr so lange. Eine Nacht statt 2 oder 3 wie früher. Und es gibt kaum noch Tagesgäste. Leute, die auf ihrer Reise auf Route 66 hier anhalten, auf einen Kaffee oder zum Stöbern in Connys Andenkenladen. Was auch daran liegt, dass ein traditionelles Motel nach dem anderen an der Route 66 in Missouri den Geschäftsbetrieb eingestellt hat. Zuletzt das Manga Moss in der Kleinstadt Lebanon. Eine ähnliche Legende wie Connys Wagon Wheel. Weil die Inhaber in die Jahre gekommen sind und es an Enthusiasten fehlt, die den Betrieb fortführen. Weil viele alte Motels renovierungsbedürftig sind und die Inhaber sich die Sanierung nicht leisten können. Vielleicht auch, weil der Betrieb nicht mehr genug abwirft. Geblieben aber ist die Gemeinschaft der Leute, die an und von der Route 66 leben. Nicht nur in Missouri. Auch wenn sie immer kleiner wird. Es ist faszinierend, wie viele Leute man kennenlernt. Ich kenne jeden, der an der Route 66 ein Geschäft hat. Wie freundlich alle sind und wie sehr sie einen unterstützen. Missouri gelten als Heartland, als mythisches Kerngebiet der USA. Das Heartland ist dünn besiedelt, kleinstädtisch, konservativ und religiös geprägt. Und damit der Gegensatz zu den Metropolen an den Küsten und im Norden, zu Boston, New York, Los Angeles und Chicago. Heartland ist eine Fantasie. Die Republikanische Partei hat diesen Begriff vor rund 50 Jahren geprägt. Die Idee dahinter? Staaten, in denen Republikaner dominieren wie Kansas oder Oklahoma, müssten der Kern Amerikas sein. Die wahre Seele Amerikas. Amerikaner mit schwieligen Händen, die ihren eigenen Boden bestellen. Die wissen, wie man ein Regal baut und nicht extra jemanden dafür rufen müssen. Das ist das Image des Heartland. Man spricht immer vom Heartland als Gegend in der Mitte des Landes. Aber es ist eher ein Gefühl. Der Ort, an dem du aufgewachsen bist, den du vielleicht nie verlassen hast, dem du dich tief verbunden fühlst und der deine Identität ausmacht. What Heartland really means these days is paycheck to paycheck. Heutzutage bedeutet Heartland, sich von Lohn zu Lohn zu hangeln. Das ist die Realität. Was die Republikaner mit Heartland meinen, ist eine kleinbürgerliche Vision von Amerika. Eine idealisierte Sicht auf Bauern und Landwirtschaft, auf ein provinzielles Amerika und seine Bewohner. Aber viele Menschen im Heartland sind verdammt arm. Sie leben von Sozialhilfe oder von Schecks, die ihnen Verwandte schicken. Das Heartland ist rot. Das ist die Farbe der Konservativen in den USA, der Republikaner. Bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 hat Donald Trump fast das gesamte Heartland gewonnen. Auch das ist eine Facette von Route 66. Runter von der Route 66, nach Branson, eine knappe Autostunde Richtung Süden. In Branson wird das Amerika des Heartland inszeniert. Am Ortseingang ein Trump-Store, einer von vielen entlang und abseits von Route 66. Geschmückt mit einem halben Dutzend Star-Spangled Banners, amerikanischen Nationalflaggen. Vorm Eingang eine Wackelfigur, blauer Anzug, viel zu lange rote Krawatte, rote Kappe auf dem Kopf mit der Aufschrift Make America Great Again. Über dem Laden ein Werbebanner. Eat less kittens. Der Spruch ironisiert Trumps wohl bizarrste Unwahrheit, aufgetischt im Fernsehduell mit Kamala Harris, der Kandidatin der Demokratischen Partei um die Präsidentschaft im September 2024. In Springfield, they're eating the dogs. In Springfield essen Leute, die in unser Land kommen, Katzen. Sie essen Hunde, die Haustiere der Menschen, die dort leben. Branson ist das Las Vegas des Heartland. Entertainment pur. Aber ohne Glücksspiel, ohne Girls to your room. Good, clean fun. Viele Country-Stars treten hier auf. Und die Presleys. Weder verwandt noch verschwägert mit Elvis. Auf der Bühne drei blonde Sängerinnen in blassgelben Kostümen. Zwei Sänger und eine fünfköpfige Band. Alle in schwarzen Hosen und blassgelben Jacketts. Die Show ist ein Potpourri aus Comedy- und Country-Schlagern. Als die Presleys nach Branson kamen, war hier nicht viel los. Ihre ersten Shows haben sie in einer alten Scheune auf die Bühne gebracht. Im Juni 1967 war das. Gute 3000 Kilometer weiter an der Westküste der USA sah die Welt damals anders aus. Der Summer of Love. Man schätzt, dass mehr als 100.000 junge Leute zum ersten großen Event der Hippies nach San Francisco gereist sind. Knapp 60 Jahre später sind die Hippies längst Geschichte. Aber die Presleys, die gibt es immer noch. Der Star ist Gary Presley in seiner Rolle als Herkimer. Gary Presley ist 80 Jahre alt. Er schiebt einen Kinderwagen auf die Bühne. Darin sein Sohn Cecil, ein Mit-50er in kurzer Hose mit Nerdbrille und Baseballkappe auf dem Kopf. I don't Ich mag ihn nicht. Echt nicht? Ich wollte ihn loswerden. Hab ihn wo vor die Tür gelegt. Wurde verhaftet wegen illegaler Müllentsorgung. Er ist schlau. Danach sieht er nicht aus. Er kann mehrere Sprachen. Er ist bilingual. Nee, er mag Mädchen. Sag mal was auf Französisch zu dem komischen Mann. Der Witz ist flach, aber die Zuschauer biegen sich vor Lachen. Herkimer ist ein Hinterwäldler, eine rückständige Person, die auf dem Land hinter den Hügeln aufgewachsen ist. Er wirkt nicht gerade schlau, aber am Ende hat er immer die Nase vorn. Er ist nicht so dumm, wie er vorgibt. Ein Kritiker hat Herkimer mal als die Rache der Flyover States an den arroganten Bewohnern von Ost- und Westküste bezeichnet. Die Flyover States sind die Staaten im Heartland der USA. Viele Amerikaner kennen sie nur von oben, aus dem Flugzeug, vom Drüberfliegen. Und machen sich über ihre Bewohner lustig. Das trifft es genau. Herkimer hat seine politischen Überzeugungen. Aber ich darf mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das Publikum kann zur Hälfte links sein und zur Hälfte konservativ. Ich kann sie ein bisschen provozieren, aber ich darf nicht zu weit gehen. Gary Presley stimmt Dueling Banjos an, einen Bluegrass-Klassiker aus den 1950ern. Ein Musiker verpasst seinen Einsatz. Er steht da wie eingefroren, mit offenem Mund und leerem Blick. Er sieht aus wie Joe Biden in der ersten Debatte. Joe Biden war Donald Trumps Amtsvorgänger als US-Präsident. Und der ursprüngliche Kandidat der Demokratischen Partei in den letzten Präsidentschaftswahlen. Bis ein TV-Duell mit Donald Trump offenbarte, wie sehr er altersbedingt abgebaut hatte. Conservative Christian, right-wing Republican, straight white American male. Gay bashing, black fearing, war fighting, tree killing, regional leaders of sales. Frat housing, cake tapping, shirt tucking, back slapping, haters of hippies like me. Tree hugging, peace loving, pot smoking, porn watching, lazy ass hippies like me. Tree hugging, love making, pro choice and gay wedding, widespread digging hippies like me. Skin color blinded, conspiracy minded, protesters of corporate greed. We who have nothing, and most likely will till we all end up locked up in jails. By conservative Christian, right wing Republican, straight white American man. In Springfield, Missouri, verläuft Route 66 mitten durchs Zentrum. Das Zentrum ist klein, es zieht sich nur ein paar Straßenblöcke entlang. Das ist typisch für amerikanische Städte jenseits der Ostküste. Sie wachsen an den Rändern, wo sich Vorortsiedlungen und Shopping-Malls aneinanderreihen. Die Zentren sind nach Geschäftsschluss meist menschenleer. Dieses Springfield ist nicht jenes, von dem Donald Trump im TV-Duell mit Kamala Harris fabulierte, in dem Einwanderer Katzen und Hunde essen würden. Jenes Springfield liegt in Ohio. Springfield, Missouri dagegen gilt als die Geburtsstätte der Route 66. Schon als junge Zeitungsreporterin hier in Springfield war ich von der Route 66 fasziniert und habe mich gefragt, warum es kein Buch dazu gibt. In St. Louis habe ich eine Fotografin getroffen, die genauso begeistert war. Gemeinsam haben wir dieses Buch gemacht. Bei unseren Recherchen haben uns Leute von Cyrus Avery erzählt, dem Vater der Route 66. Das Buch ist eine Sammlung von Essays, erschienen im Jahr 1988, 4 Jahre nachdem das letzte Teilstück von Route 66 stillgelegt worden war. Es war das erste Buch, das sich posthum mit Route 66 auseinandergesetzt hat, voller Geschichten von Menschen und ihren persönlichen Erinnerungen an diese legendäre Straße. Cyrus Avery, von dem Susan Grocci Kelly spricht, war ein ehemaliger Lehrer, der sein Geld im Immobiliengeschäft gemacht hatte. In Tulsa, Oklahoma. Damals, dank reicher Ölvorkommen in der Umgebung, eine Boomstadt. In Tulsa hat Avery zahlreiche öffentliche Ämter bekleidet. Vor gut 100 Jahren war er ein einflussreicher Förderer des Straßenbaus. Cyrus Avery kam aus Pennsylvania und war mit seinem Vater in einem Planwagen nach Westen gezogen. Das dürfte seine erste Erfahrung mit schlechten Straßen gewesen sein. Die USA in den 20ern waren ein Land voller Hoffnungen und Illusionen. Zumindest sollte man die Zeit so erinnern. Doch die goldenen 20er waren ein Tanz am Rande des Abgrunds, vor allem finanziell. Eine Epoche der Finanzjongleure und Schwindler, in der ständig neue Blasen entstanden. Ein bisschen wie vor der Bankenkrise 2008. Ich habe in letzter Zeit viel über Parallelen der 1920er zu heute nachgedacht. Wir leben in einer Zeit, in der sich die Welt rasend schnell verändert. Jetzt etwa durch künstliche Intelligenz. Vor 100 Jahren war es ähnlich. Das Auto, neue Technologien in der Landwirtschaft. Plötzlich konnte der Mensch sogar fliegen. Das waren gewaltige Veränderungen. Es schien keine Grenzen zu geben. Und diese Leute dachten, sie könnten alles möglich machen. Überall im Land entstehen Straßen. Neue oder bestehende werden asphaltiert. Das landesweite Straßennetz, das die Highway Engineers der Bundesstaaten planen, es nimmt Gestalt an. Alle Highways auf der Nord-Süd-Achse sollten auf die Zahl 5 enden. Auf Highway 65, 35 oder 75 wusste man also, am Ende landen wir an einer Grenze, entweder zu Kanada oder zu Mexiko. Die Highways auf der Ost-West-Achse sollten auf 0 enden und der von Chicago nach Los Angeles die Nummer 60 bekommen. Avery and his group had given number 60. Am Ende müssen die Gouverneure der Bundesstaaten zustimmen. Doch der Gouverneur von Kentucky legt sein Veto ein. In seinem Staat gibt es schon einen Highway 60. And so on April 30th, 1926, Monate später, am 30. April 1926, hat sich Avery hier in Springfield mit dem Ingenieur des Staates Missouri getroffen. Avery fragt in die Runde, die Nullen und die Fünfer sind weg, was ist denn noch übrig? Ein Mitarbeiter blättert seine Unterlagen durch und sagt, die 66, wie wär's damit? Noch am selben Tag schickt Avery ein Telegramm nach Washington. Wenn die anderen Staaten einverstanden sind, nehmen wir die Nummer 66. Und der Gouverneur von Kentucky kann die 60 haben. Das Telegramm hat Cyrus Avery aus dem Hotel Colonial im Zentrum von Springfield versandt. Wo es einst stand, ist heute ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Gut 21 Kilometer der gesamten Route 66 verlaufen durch Kansas. Manche sagen, es sind die schönsten. Die ursprüngliche Trasse führt vorbei an grünen Hügeln, durch einen Mangrovenwald, über die Rainbow Bridge, eine weißgetünchte Bogenbrücke aus Beton. Die einzige von 1-3 in dieser Art an der Route 66, die noch existiert. Die Brücke überspannt den Bush Creek, einen träge fließenden Bach, und ist ein Fotostopp für Reisende auf Route 66. Aber die Idylle täuscht. Denn die Gegend war eine der industriell am stärksten geprägten Regionen der gesamten Route 66. Ende des 19. Jahrhunderts wurden hier Zink und Blei abgebaut. Der Bergbau machte Orte wie Galena, Riverton und Baxter Springs zu Boomtowns. Unter der Erde entstand ein weit verzweigtes Netz aus Stollen und Schächten. Viele von ihnen sind heute eingestürzt oder verfüllt. Manche liegen direkt unter Wohnhäusern und Straßen. Manchmal sinken sie ab, unmerklich, Zentimeter um Zentimeter. Und die grünen Hügel sind renaturierte Halden und Schlackeberge. Bis heute werden hier im Grundwasser erhöhte Bleikonzentrationen gemessen. Häuser von Baxter Springs. Manche Schmuck. Bungalows mit Doppelgarage und Sternenbanner im Vorgarten, der Rasen gepflegt. Viele heruntergekommen. Autowracks vor und hinterm Haus. Zerschlissenes Sofa auf der Veranda. Maschendrahtzaun ums Grundstück. Einige verlassen. Die Fenster mit Spanplatten vernagelt. Oder ausgebrannt. Auf dem Land hieß das bis vor ein paar Jahren meist: Hier ist ein sogenanntes Backyard Lab explodiert. Eine kleine, improvisierte Drogenküche, in der das Aufputschmittel Pseudoephedrin zu Crystal Meth aufgekocht wurde. Heute kommt diese Billigdroge fast ausschließlich aus Mexiko. Dort wird sie industriell hergestellt, in größerer Reinheit und zu günstigeren Preisen. Baxter Springs ist die Anlaufstelle für Reisende auf Route 66 in Kansas. Ein kleiner Ort mit 4000 Einwohnern, einem Trump Store und einem Visitor Center. Geleitet wird es von Dean Walker, den alle nur Crazy Legs nennen. Meist sitzt er vor dem Visitor Center, einer alten Tankstelle. Hornbrille, Route 66 Kappe, Jeans, Flanellhemd. Und darüber eine Weste mit Stickern und Aufnähern von der gesamten Route 66. Manchmal kommen Besucher vorbei. Kommt rein! Ich muss ein Foto von Ihnen machen. Crazy Legs dreht erst das linke Bein komplett nach hinten, dann das rechte. Was ist mit Ihren Beinen? Nichts. Doppelgelenk. Echt toll. Braucht ihr Infos? Hast du welche? Jede Menge. Kommt mit nach hinten. Das ist aus Winslow. Vorsicht mit dem Vogel da drauf. Der beißt dir in den Hintern. Das ist Oklahoma. Flagstaff, Arizona, Kalifornien. Und dieses Museum, hier. Magst du Waffen? Ich hab zwar eine. Nur zum Schutz. Ein Flyer von einem Schießstand. Einmal drin, kriegst du den nicht mehr daraus. Ich war 5 Stunden drin. Ich weiß nicht, wir wollen pro Tag nur 3 Stunden fahren. Aber bis dort sind es 6. Ach, das schafft ihr. Die Flyer sind alle von anderswo. Kann man denn gar nichts in Baxter Springs machen? Außer Crazy Legs treffen? We got the bridge. Then you go right into Miami. Wir haben die Brücke. Das war's. Da hinten fängt schon Miami in Oklahoma an. Musik. Deutschlandfunk Kultur. 1 Uhr die Nachrichten. In Pakistan werden am Wochenende voraussichtlich neue Verhandlungen über ein mögliches Ende des Iran-Kriegs stattfinden. Der iranische Außenminister Araghchi traf am Abend zu Gesprächen in der Hauptstadt Islamabad ein, wie das dortige Außenministerium mitteilte. Araghchi werde auf höchster Ebene die jüngsten Ereignisse in der Region sowie die Bemühungen um Frieden und Stabilität erörtern, hieß es. Pakistan vermittelt im Iran-Krieg. Die US-Unterhändler Witkoff und Kushner fliegen heute zu erneuten Gesprächen nach Islamabad, wie die Sprecherin des Weißen Hauses Levitt dem Sender Fox News sagte. Sie sollten mit iranischen Vertretern zusammenkommen. Teheran habe um die Gespräche gebeten, betonte Levitt. Eine zweite Runde der Beratungen zwischen dem Iran und den USA war Anfang der Woche nicht zustande gekommen. Der Iran weigerte sich teilzunehmen und verwies auf die anhaltende US-Teilblockade der Straße von Hormus. Als Vorbereitung auf einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus will Verteidigungsminister Pistorius deutsche Marineeinheiten ins Mittelmeer verlegen. Er sagte der Rheinischen Post, man wolle im Falle eines Mandats des Bundestags keine Zeit verlieren. Es gehe um einen Minensucher sowie ein Versorgungsschiff. Pistorius sagte, die deutsche Marine sei gut darin, Minen aufzuspüren und zu räumen. Dies könne zu einer freien und sicheren Schifffahrt in der Meerenge beitragen. Zunächst müsse es aber ein Ende der Kampfhandlungen geben. Dem Iran wird vorgeworfen, im Rahmen seiner Blockade der Straße von Hormus Minen ausgelegt zu haben. Bundeskanzler Merz hatte angeboten, dass Deutschland sich an einem internationalen Militäreinsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der für den Welthandel wichtigen Meerenge beteiligen könnte. Finanzminister Klingbeil hat den von Bundestag und Bundesrat beschlossenen sogenannten Tankrabatt als wichtiges Signal für die Bürger bezeichnet. Man lasse sie in dieser Krise nicht im Stich, sagte der SPD-Vorsitzende in Berlin. Zugleich forderte er die Mineralölkonzerne auf, die Steuersenkung weiterzugeben. Man werde genau darauf achten, ob sie dies täten. Der Branchenverband Fuels und Energie kündigte an, die Steuersenkung weiterzugeben, verwies aber zugleich darauf, dass das Vorhaben von anderen Preisentwicklungen überlagert werden könnte. Am Mittag hatte zunächst der Bundestag das Gesetz zur Senkung der Mineralölsteuer verabschiedet. Wenig später stimmte auch der Bundesrat der Maßnahme in einer Sondersitzung zu. Sie kann nun wie geplant zum 1. Mai in Kraft treten. Laut dem Gesetz soll die Abgabe auf Benzin und Diesel für 2 Monate um 17 Cent pro Liter sinken. Ziel ist es, Verbraucher wegen stark gestiegener Kraftstoffpreise infolge des Iran-Kriegs zu entlasten. Nach einem deutlichen Besucherrückgang in diesem Jahr stellt sich die Hannover Messe neu auf. Sie dauert künftig nur noch 4 statt 5 Tage und werde sich auf die besucherstärksten Tage konzentrieren, wie die Deutsche Messe AG am letzten Ausstellungstag mitteilte. Den Angaben zufolge kamen rund 110.000 Besucher. Das waren 13.000 weniger als im Vorjahr. Zudem ging die Zahl der Aussteller um ein Viertel zurück. Messechef Köckler sagte, die Ausstellung werde sich konsequent weiterentwickeln, fokussierter und näher an der Industrie. In diesem Jahr war Brasilien Gastland, 2027 wird es Spanien sein. Die Leiterin des ZDF-Auslandsstudios Kairo, Goline Atay, ist mit dem diesjährigen Grimme-Preis in der Kategorie Besondere journalistische Leistung ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden am Abend bei der Festveranstaltung im nordrhein-westfälischen Marl 16 Grimme-Preise und 3 Sonderpreise vergeben. Erstmals ging der Grimme-Preis in der Kategorie Information und Kultur an den Privatsender RTL 2 für die Produktion Hass, Hetze, Hoffnung. Eine besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschulverbands erhielt der ehemalige Moderator und Showmaster Frank Elsner. Der Grimme-Preis wurde 1964 erstmals vergeben und zählt zu den wichtigsten Fernsehpreisen in Deutschland. Das Wetter. In der Nacht im Norden und Nordosten zunehmend bewölkt, sonst kaum Wolken, teils klar, in der Mitte vereinzelt Nebel. Tiefstwerte +7 bis -2 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten stark bewölkt, aber trocken. In den übrigen Gebieten meist sonnig. Im Norden 11 bis 17 Grad, sonst 18 bis 22, im Südwesten bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie nun die zweite Stunde von Lost Highway. Eine lange Nacht zu 100 Jahren Route 66. Eine Sendung von Tom Noga. Wo Tulsa anfängt, spannt sich ein geschwungener Stahlbogen über den Highway. Der Bogen selbst mit dem Emblem der Route 66 erinnert an ein Notensystem, die Stahlträger, auf denen er ruht, an eine Brücke. Ein symbolträchtiges Willkommensschild, das auf Tulsas Musikgeschichte als Schmelztiegel von Country, Blues und Swing verweist. Und auf die Route 66, als deren Hauptstadt sich die Stadt begreift. Cyrus Avery hat in Tulsa gelebt und verschiedene Ämter bekleidet. Es ist keine schöne Gegend, durch die Route 66 in den Außenbezirken Tulsas führt, vorbei an Stripclubs, abgerockten Motels und Absturzkneipen. Über die Straße schlurfen Walking Deads, Menschen, die unter Einfluss des Billigopiats Fentanyl wie erstarrt wirken. Bugs on 66 im Zentrum Tulsas ist eine Mischung aus Souvenirladen und Galerie. Eine umgebaute alte Tankstelle. Reese Martin, der Leiter der Oklahoma Route 66 Association, erwartet hier eine Reisegruppe. So Mary Beth Neon sign here is very interesting. It's brand new. Das Schild ist echt interessant. Es ist neu, sieht aber vom Design aus, als sei es viele Jahre alt. Echt cool. Das Schild ist eine Leuchtreklame. Das Emblem der Route 66 in verblichenem Blau. Darunter ein weiteres. Blass-rosa Schrift auf weißem Grund. Cosmic Curios steht darauf. Kosmische Kuriositäten. Das verweist einerseits auf sogenannte Kuriositätenläden entlang Route 66, in denen in den 1920er und 30er Jahren indianisches Kunsthandwerk, Fossilien und Meteoritenstücke verkauft wurden. Und andererseits auf das Space Design, das zu Beginn des Kalten Krieges in den 1950ern in Mode kam. Flankiert wird Bugs von zwei Giants, Fieberglasriesen, einer Frau und einem Mann. Sie in kurzem Rock, einen Cowboy-Hut auf dem Kopf, ein Lasso in der Hand und einen Jetpack auf dem Rücken, einen Raketenrucksack, mit dem man sich, zumindest in der Fantasie, in die Luft katapultieren kann. Er mit Raumfahrthelm unterm Cowboyhut und einer silberfarbenen Rakete in beiden Händen. Yeah, there's a group of motorcycles coming. Hopefully that's them. Das da hinten, das scheint ein Motorrad zu sein. Das dürften sie sein. Manchmal ist das von weitem schwer zu sagen. That's them. Ja, das sind sie. Sie, das ist eine tschechische Motorradgruppe. Dieselbe, die am Anfang der Route 66 Selfies gemacht hat. Ein Dutzend Motorräder, ein paar Muscle Cars, bullige laute Sportwagen. Und vorweg ein Van mit dem Reiseleiter und dem Gepäck der Gruppe. How are you? It's good to see you. Hi, wie geht's? Welcome to Tulsa. Willkommen in Tulsa. Danke. Wir sind etwas spät dran, weil wir da hinten gehalten haben. Excellent. Kein Problem, sie haben den Laden extra für euch aufgemacht. So könnt ihr draußen und drinnen gucken. Der Stopp ist kurz. Fotos machen, Souvenirs kaufen und sich den Route 66 Passport abstempeln lassen, das Reiselogbuch. Es enthält 44 Stops. Eine clevere Idee, um kleine Läden wie diesen am Leben zu halten. Thank you so much for coming to Tulsa. Enjoy the drive. Danke für euren Besuch in Tulsa. Gute Fahrt. Ein Gruppenfoto noch, dann geht es weiter. Gruppenreisen auf Route 66 sind eng getaktet. lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and what's in, exploding for space. Route 66 ist immer eine Straße der Zukunft gewesen, ein Versprechen. Sie wurde erst nach und nach gepflastert, aber dann war sie der erste durchgehend gepflasterte Highway, auf dem man vom Zentrum des Landes bis zum Pazifik fahren konnte. Der Historiker David Dunaway. In its early days, anfangs fuhr man auf Holzplanken durch die Mojave-Wüste. Steile Hügel musste man rückwärts hochfahren. Route 66 war zweispurig, gefährlich, nicht schön zu fahren. Ein Jahr nach ihrer Eröffnung entstand eine Organisation mit dem Ziel, Werbung für die Straße zu machen. Die Gemeinden wurden ermutigt, sie zu pflastern, damit sie bekannt wird und in den Nachrichten vorkommt. Es gab Broschüren über die Städte, durch die sie führte. And they agreed that this was going to be the most famous road in the busiest road in the United States. Die Buchautorin und Route 66 Expertin Susan Grouchy Kelly. They hired another fellow to be the promotions man. Diese Organisation hatte ein erklärtes Ziel. Route 66 sollte die berühmteste und belebteste Straße der Vereinigten Staaten werden. Mit den Reisenden sollte Geld verdient werden. Die Organisation stellte sogar einen Promoter an. Bei einem Geschäftsessen fragte ihn ein lokaler Ladenbesitzer, was wollen Sie machen, damit alle von dieser Straße erfahren? Er sagte, wir machen Werbung und dieses und jenes. Jemand im Hintergrund sagte, wie wär's mit einem Rennen, einem Wettlauf von Los Angeles auf der Route 66 nach Chicago und weiter bis zum Madison Square Garden in New York. Das Rennen ist der erste Langstreckenlauf überhaupt und das Vorbild für heutige Ultramarathons. Der Startschuss fiel am 4. März 1928. Mehr als 200 Läufer sind in Los Angeles auf die Strecke gegangen. Von dort ging's auf Route 66 das Küstengebirge hoch. Die Hälfte der Läufer hat es nicht einmal bis an die Grenze zu Arizona geschafft. Der Promoter war Charlie Pyle, einer der berühmtesten Footballspieler damals. Er begleitete den Tross in einem schicken Van. Ein Schauspieler aus religiösen Filmen lief in einer biblischen Robe. Es gab mehrere schwarze Läufer. In vielen Städten waren sie leider gezwungen, die Nacht in schwarzen Vierteln abseits der Zentren zu verbringen. Das Rennen war eine große Sache in vielen kleinen Städten im Westen. So etwas hatte man dort nie gesehen. Die vielen Menschen, die in die Städte kamen. Auch hier in Springfield war es eine große Sache. It was a big deal here. 55 runners. 55 Läufer haben es zwei Monate nach dem Start in den Madison Square Garden geschafft. Dieses Rennen hat Route 66 weltberühmt gemacht. Der Sieger hat 84 Tage für die Strecke gebraucht. Sein Name? Andy Payne. Er kam aus Foyle, einer Kleinstadt an der Route 66 in Oklahoma. Payne war ein Native American, vom Stamm der Cherokee. Eine Erinnerung an Oklahomas Vergangenheit als Indian Territory, als Indianergebiet. In Oklahoma siedeln 39 indigene Stämme. Nicht in großen, geschlossenen Reservaten wie im Westen der USA, sondern zersplittert in viele kleine Orte und Gebiete, jeweils mit eigener Gerichtsbarkeit und eigener Verwaltung. Bis auf 7 der 39 Stämme kommen alle ursprünglich nicht aus Oklahoma. Wie die Cherokees. Sie sind mit einer 250.000 Mitgliedern der größte Stamm im heutigen Oklahoma. The Cherokees started in the southeastern part of what's now the U.S. Joshua Nelson, Professor für Native American Studies. Er ist selbst ein Cherokee. Wir Cherokees kommen ursprünglich aus dem Südosten der heutigen USA, aus Georgia, Tennessee, North und South Carolina. Dort hatten wir unsere Jagdgründe, im Norden bis nach Kentucky, im Westen bis nach Alabama. Der Stamm war ziemlich groß. Im Jahr 1830 erließ Präsident Andrew Jackson den Indian Removal Act. Jackson war das größte Arschloch von allen unseren Präsidenten, jedenfalls der meistgehasste in der Geschichte der Cherokees. Mit dem Indian Removal Act wurden die sogenannten zivilisierten Stämme umgesiedelt. Die Creek, Cherokee, Chickasaw, Choctaw und Seminolen. Sie galten als zivilisiert, weil sie sich an die Lebensweise der europäischen Siedler angepasst hatten. Historiker haben für die Umsiedlung später die Bezeichnung Trail of Tears geprägt, den Pfad der Tränen. Sie begann im Jahr 1831 und zog sich über 8 Jahre. Der Trail of Tears bestand aus einem Netzwerk von Routen. Ausgangspunkt war das zentrale Sammellager Fort Cass bei Charleston im US-Staat Tennessee. Ziel die Kleinstadt Tahlequah in Oklahoma. Er war um die 1500 Kilometer lang. Die einzelnen Gruppen haben zwischen 3 und 6 Monaten für die Strecke gebraucht, je nach Jahreszeit. Der Trail of Tears war ein mit angelegten Bajonetten und Gewehren erzwungener Fußmarsch. Er hat unseren Stamm um ein Viertel dezimiert. 4000 von damals 16.000 Cherokees haben ihn nicht überlebt. There were many moments when they succumbed to disease. Auf dem Trail of Tears sind viele Menschen an Krankheiten gestorben. Die Krankheiten wurden, wie man heute vermutet, teils absichtlich von Soldaten der US-Armee verbreitet. Sie sollen mit Pocken infizierte Decken an die Indianer ausgegeben haben. Die Stämme wurden in Oklahoma angesiedelt, das als verlassen galt. Natürlich war Oklahoma so wenig verlassen wie jede andere Gegend in den USA. Really any area of America. To the children of the sun, for the return of the buffalo, and for a better day to come. You can kill my body, you can damn my soul, but not believing in your God. In some world down below, you don't stand a chance against my prayers. You don't stand a chance against my love. The outlaw, the ghost stands. We shall live again. We shall live again. We shall live again. Im Westen Oklahomas beginnen die Great Plains, eine baumlose Graslandschaft, flach oder sanft hügelig. Die Great Plains waren die Jagdgründe der Comanchen, eines nomadischen Reitervolks. Die Comanchen bezeichnen sich bis heute als Lord of the Plains, die Herren der Plains. Das Little Ponies Powwow der Comanchen. Es findet in einer schmucklosen Halle statt. In der Mitte eine Trommelgruppe. Sie besteht aus 20, 25 Männern. Um sie herum ein Kreis. Darin tanzen Männer und Frauen, nach Geschlecht getrennt. Eine Art rhythmisches Stampfen. Sie tanzen im Uhrzeigersinn, weil das die Richtung der Sonne und des Lebens ist. Und in Regalia. Eigentlich heißt Regalia Insignien. In diesem Kontext aber meint es Festgewand. Die Frauen tragen einfarbige, knöchellange Kleider, eine kleine runde Kappe auf dem Kopf, manche einen bunt bestickten Schal um die Schultern. Die Männer bunte Gewänder mit Fransen und einen Federschmuck auf dem Kopf, in den Händen mit Fell und Bändern geschmückte Rasseln und Stäbe, sogenannte Dance Sticks, die sie schütteln. Jedes einzelne Detail der Regalia hat eine tiefe Bedeutung, sagt Jolene Schonchin. Sie ist die Chefredakteurin der Comanche Nation News, der Zeitung des Stammes. Powwows gibt es seit den 1950ern, eher schon seit den 40ern. Es sind gesellschaftliche Treffen. Wir kommen zusammen, nicht nur unter uns Comanchen, auch mit Mitgliedern anderer Stämme aus dieser Gegend. Wir tanzen unsere Tänze, wir singen unsere Lieder, wir leben Gemeinschaft, wir essen zusammen. Wir ehren unsere Veteranen, unsere Ältesten, unsere Jugend. Und wir halten unsere Sprache und unsere Tänze am Leben. Es ist unsere Art, das Leben zu feiern und unsere Widerstandskraft zu zeigen, wir sind immer noch hier. Anfangs fanden Powwows unter freiem Himmel statt. Mit ihnen knüpften die Native Americans an alte Traditionen an. Wir hatten keinen Häuptling, dem alle Comanchen gefolgt sind. Wir hatten Stammesgruppen. Sie wurden nach ihrer Herkunft benannt. Jede Gruppe hatte einen Häuptling. Einmal im Jahr, meist im Herbst, kamen alle Comanchen zusammen. Meist im Texas Panhandle. Sie trieben Handel und verbrachten Zeit miteinander. Der Panhandle ist der Norden des Bundesstaats Texas. Er wird so genannt, weil er auf der Landkarte entfernt aussieht wie der Griff einer Pfanne. Englisch Panhandle. Der Women's Traditional Dance, der traditionelle Tanz der Frauen. Anders als die Männer haben die Frauen Fächer in der Hand, stets in der rechten, die sie heben und senken. Die Fächer bestehen aus Federn, früher von Adlern, heute meist von Truthähnen. Unter den Tänzerinnen Jolines Tochter Arlene. Sie ist die diesjährige Prinzessin des Powwow. Für ein Jahr repräsentiert sie die Little Ponies. Meine Familie war schon immer Teil dieser Gruppe. Meine Vorfahren haben diese Gesellschaft gegründet. Ich bin glücklich, dass ich sie jetzt repräsentieren darf. Die Little Ponies sind eine Gruppe von Kriegern. Sie ist sehr angesehen. Die eigentliche Gruppe von Kriegern sind die Big Ponies. Das sind die erfahrenen Männer. Sie sind für uns in den Krieg gezogen. Sie haben uns verteidigt. Die Little Ponies haben unser Lager beschützt. Die Ältesten, die Kinder, die Frauen, die anderen Krieger. Arlene ist 15 Jahre alt. In der Schule lernt sie auch Comanche. Die Sprache des Stammes. Comanche ist mit Nahuatl verwandt, der indigenen Sprache Mexikos. Man schätzt, dass 1,5 Millionen Mexikaner Nahuatl sprechen. Comanche sollen nur noch 150 Menschen beherrschen, fließend gerade mal 10. Das ist eine Folge der amerikanischen Bildungspolitik im 20. Jahrhundert, sagen Historiker. Statt Schulen in den Dörfern der Stämme zu bauen, wurden Internate fernab der Reservate errichtet. Ein Film aus dem Jahr 1941 warb für ein solches Internat. Die Hauptfigur ist ein Junge namens Robert. Zunächst kommt es ihm seltsam vor, aber bald mag Robert es. Er lernt schnell. Er entdeckt die Weisheit, die andere in Büchern hinterlassen haben. Sein Geist und seine Hände werden geschult. Er lernt den geschickten Umgang mit Werkzeugen und Maschinen. Und Ordnung und Sauberkeit werden Teil seines Alltags. Meine Mutter ist auf ein solches Internat gegangen. Sie wurde bestraft, wenn sie Comanche gesprochen hat. Sie musste in einem Kreis herumgehen, bis sie zusammengebrochen ist, bekam nichts zu essen oder wurde eingesperrt. Die Kinder sollten ihre Kultur vergessen, ihre Sprache verlernen, ihre Tänze nicht mehr tanzen. Ihnen wurde alles Indigene ausgetrieben. Sie sollten an die Mehrheitsgesellschaft angepasst werden. Als meine Mutter selbst Kinder bekam, hat sie uns zwar Comanche beigebracht, aber nicht genug, um es fließend zu sprechen. We'll be right back. Auf der Route 66. 695 Kilometer lang war sie einst in Oklahoma. Bis auf wenige Ausnahmen ist sie heute noch befahrbar. Oklahoma ist das Heartland schlechthin. Der Staat liegt in der geografischen Mitte der kontinentalen USA. Während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren war Oklahoma das Armenhaus der USA. The rain didn't come. The ground dried up. It turned to dust. It blew into the air. Es hat jahrelang nicht geregnet. Die Böden sind ausgetrocknet. Durch die Erosion entstanden Staubstürme. Der Staub war überall. In den Gesichtern der Menschen, in den Ritzen ihrer Häuser. Er zerstörte die Ernten. Viele Landwirte gingen bankrott, weil sie ihre Schulden bei den Banken nicht mehr bedienen konnten. Sie mussten wegziehen, irgendwohin, wo es Wasser gab, wo es Arbeitsplätze gab und eine neue Lebensweise. Sie zogen nur wegen Jobs weg. Aber was heißt nur? Für die Menschen während der Weltwirtschaftskrise waren Jobs eine Utopie. Sichere Jobs erst recht. Was konnte man sich mehr wünschen? John Steinbeck hat das in The Harvest Gypsies festgehalten, einer Sammlung von Reportagen. Daraus wurde der Roman Die Früchte des Zorns, mit dem er den Nobelpreis für Literatur gewann, und später der gleichnamige Film. Die Früchte des Zorns ist immer noch das beste Buch über die Route 66 und der beste Film. Für John Steinbeck war Route 66 die Mother Road, die Mutter aller Straßen. Die Straße des Volkes auf der Flucht, wie er es in Früchte des Zorns formulierte. Buch und Film handeln von einer Familie, den Joads, die sich auf den Weg nach Kalifornien macht. Damals sollen 400.000 sogenannte Okies Oklahoma verlassen haben, ein Fünftel der damaligen Bevölkerung. Tom Joad got out of the old McAllister pen. Was there that he got his parole. After four long years on a man-killing charge, Tom Joad come a-walking down the road, poor boy. Tom Joad come a-walking down the road. Die Hauptfigur ist Tom Joad, der älteste Sohn der Familie. Er entwickelt sich vom Strafgefangenen, der auf Bewährung freikommt, zum Kämpfer für soziale Gerechtigkeit. Went on down to the neighbor's farm and he found his family. Took Preacher Casey and loaded in a car. His mammy said we got to get away, Tom. His mammy said we got to get away. The 12 of the Joads made a mighty heavy load, but Grandpa Joad did cry. He picked up a handful of land in his hand. He said, I'm staying with the farm till I die. I'm staying with the farm till I die. There are lines in there in the script that say, we're the people. It's the people that makes us great, and it's the family. Die Schauspielerin Shirley Mills in einem Interview vor 20 Jahren. In der Verfilmung von Früchte des Zorns aus dem Jahr 1940 hat sie Ruthie gespielt, die jüngste Tochter der Joads. Shirley Mills ist 2010 verstorben. And that's what kept those people going. Im Skript heißt es, wir sind das Volk. Es sind die Menschen, die uns groß machen. Und es sind die Familien. Das hat die Menschen damals durchhalten lassen. Ein Fahrzeug nach dem anderen. Alle Habseligkeiten auf dem Dach. Die Familien darin zusammengepfercht, mit 3 oder 4 Kindern und den Großeltern. Sie haben durchgehalten, weil sie sich als Einheit gesehen haben. Eines Tages würden sie wieder ihr eigenes Land haben und darauf ihre Kinder großziehen. Ich muss weinen, so echt war das. Viele Menschen sind nach Westen gezogen. Bei meinen Recherchen habe ich unterwegs mit Leuten gesprochen, die sich noch an jene Zeiten erinnern konnten. Sie haben mir erzählt, dass man den Okies den Tank gratis gefüllt habe, um sie loszuwerden, mit gerade genug Benzin, dass es bis zur nächsten Stadt reichte. Das Ende des Romans Früchte des Zorns werde ich nie vergessen. Die Jodes sitzen in einem Stall fest. Die Tochter Rose of Sharon hat eine Totgeburt erlitten. Und da ist ein verhungernder Mann. Weil sie ihm sonst nichts geben kann, füttert sie ihn mit ihrer Muttermilch. Zwischen Tulsa und Oklahoma City ist eine Kleinstadt wie viele entlang Route 66. Halb verfallen, weltvergessen. Allerdings mit einem Fotomotiv. Der Threet Filling Station. Früher eine Tankstelle. Heute steht das Gebäude leer. Das Geschäft der Threets ist ein Beispiel, wie es damals in kleinen Städten war. Es war Tankstelle, Café, Bushaltestelle und an den Wochenenden Tanzhalle. Das Besondere, die Inhaber, die Threets, waren schwarz. Sie waren Anfang des 20. Jahrhunderts aus Louisiana nach Oklahoma gekommen. Wie in vielen amerikanischen Staaten galt auch in Oklahoma bis zum Civil Rights Act 1964, dem Verbot jeglicher Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder Herkunft, die gesetzliche Rassentrennung. Die Lebensbereiche, speziell von Schwarzen und Weißen, waren strikt getrennt. Es gab separate Toiletten, separate Bereiche in Restaurants, Kinos, Bussen, separate Wasserspender. Auch deshalb stand die Tankstelle der Threets nicht in Luther selbst, sondern 5 Kilometer außerhalb des Ortes. And it was one of the few places in the whole West where African Americans were owning. Sie war einer der wenigen Läden an der Route 66, der Afroamerikanern gehörte und schwarze und weiße Kunden hatte. Nicht alle Reisenden hatten eine gute Zeit auf der Route 66. Route 66 hat die Rassentrennung nicht verursacht, aber sie hat durch viele, viele Orte geführt, in denen de facto Rassentrennung geherrscht hat, in denen Afroamerikaner von vielem ausgeschlossen waren, aber auch Hispanic und Native Americans. Mindestens 39 Städte entlang Route 66 waren sogenannte Sundown Towns. Nach Einbruch der Dunkelheit durften sich Schwarze nicht mehr auf den Straßen blicken lassen. In der Kleinstadt El Reno hing ein Schild als Warnung für Schwarze am Ortseingang. Don't let the sun set on you here. Understand? Lass die Sonne hier nicht über dir untergehen. Verstanden? Edmond im Großraum Oklahoma City warb sogar mit dem Spruch: 6000 Einwohner, keine Neger. What we're seeing in Route 66 is a vast paradigm shift. Was wir heute auf Route 66 sehen, ist ein Paradigmenwechsel. von einer tollen alten Straße, an die wir schöne Erinnerungen haben, hin zu einem anderen Blick auf dieses Symbol der amerikanischen Kultur. Nicht aus dem Blickwinkel der Touristen, die sie fahren, sondern auch der Leute, die an ihr gelebt haben. Wie sah ihr Leben aus? Was waren ihre Erfahrungen? Und dazu sollten auch die Native Americans gehören, Latinos, Asiaten und natürlich Afroamerikaner. Inwieweit war Route 66 ihre jeweilige Route 66? How was Route 66 their Route 66? My eyes have seen the beauty of a land bright and fair. My soul looked out and wondered, can we make the journey there? But I've lost my sight, and I have to be led. Well, I mean to work for justice till I'm dead gone. Sundown town, sundown town. Don't let it get you bloody when the sun goes down. There won't be no one else around. Don't let it get you bloody when the sun goes down. Look here, well, I used to preach and I used to pray. Was a prayingest man that you ever did see. But they ran my people off one day. Now they Oklahoma City ist die Hauptstadt des Bundesstaats Oklahoma. Mit 700.000 Einwohnern, 1,5 Millionen in der Metropolregion. Eine Boomstadt, gelegen ziemlich genau in der geografischen Mitte der USA. Route 66 führte nördlich des Zentrums durch die Stadt. Dichte Rauchwolken steigen vom Gebäude des Bundesgerichts in der Innenstadt auf. Über mehrere Straßenblöcke liegen Glassplitter und Trümmerteile verstreut. Es sieht aus, als sei ein Teil des Gebäudes weggesprengt worden. Wir müssen auf die andere Seite fliegen, um einen besseren Blick zu bekommen. Am 19. April 1995 ist Oklahoma City in aller Munde. Weltweit. Vor dem Bundesgericht im Zentrum der Stadt explodiert ein Lastwagen. Er ist mit mehr als 2 Tonnen Sprengstoff gefüllt. Ein Drittel des Gebäudes ist weggeblasen. Überall Rauch und Trümmer und Feuer auf dem Boden. Es ist verheerend. 168 Menschen sterben. 680 werden verletzt. Dennis Purifoy ist einer der Überlebenden. Ich sah einen gelben Blitz auf dem Computerbildschirm vor mir. Ich weiß nicht, ob das ein Reflex der Explosion war oder ein elektrischer Funke, als der Strom ausging. Für mich ist alles gleichzeitig passiert. Etwas hat mich am Kopf getroffen. Ich flog von meinem Stuhl. Um mich herum war alles schwarz. Ich weiß nicht, ob ich ohnmächtig war oder nicht, aber mir fehlen ein paar Sekunden oder Minuten. Als ich wieder bei Sinnen war, saß ich auf dem Boden und rief immer wieder um Hilfe. Ich dachte, ein Computer sei explodiert. Das war ein seltsamer Gedanke, aber andere Leute im Gebäude dachten Ähnliches. Ein Kopierer sei hochgegangen oder jemand hat eine Tür offen gelassen. Nach einer Weile kam ein Kollege und half mir aus den Trümmern, unter denen ich lag. Wo das Gebäude war, stehen heute 168 Stühle. Für jedes Todesopfer einer. Davor 2 Stelen. The Gates of Time. Die Tore der Zeit. Die Uhrzeiten darauf stehen für die Minute vor und nach dem Anschlag. Es war total dunkel. Alles um uns herum war eingestürzt. Durch die Trümmer drang kein Licht. Und der Staub war so dick, dass wir überhaupt nicht sehen konnten. Wir tasteten uns voran. Und schließlich sahen wir einen Lichtschein. Wir krochen auf ihn zu und stießen auf eine Kollegin. Sie war bewusstlos. Wegen der vielen Trümmer wussten wir nicht, wie wir ihr helfen sollten. Wir hofften, dass die Rettungskräfte sie finden würden. Das haben sie auch. Und sie haben sie rausgeholt. Aber sie hat nicht überlebt. Die Stühle und die Stelen bilden das Oklahoma City National Memorial, eine Gedenkstätte. Zu ihr gehört ein Museum, das die Geschichte des Anschlags erzählt. Und der sogenannte Survivor Tree, ein Baum, der den Anschlag unbeschadet überstanden hat. Ein erster Blick auf Timothy McVeigh, wie er in Handschellen aus dem Gerichtsgebäude in Perry, Oklahoma geführt wird. McVeigh ist der erste Verdächtige beim tödlichen Bombenanschlag in Oklahoma City. Er wurde nur 90 Minuten nach der tragischen Explosion wegen Geschwindigkeitsüberschreitung verhaftet und war bewaffnet mit einer halbautomatischen Pistole. Timothy McVeigh, ein Rechtsradikaler, war der Haupttäter. Er wurde 6 Jahre später hingerichtet. Klammert man 9/11 aus, die islamistischen Terrorattacken aufs World Trade Center und das Pentagon, dann hat kein Anschlag auf amerikanischem Boden mehr Todesopfer gefordert als McVeighs. There was a direct line between McVeigh. Es gibt eine direkte Verbindung von McVeigh zu anderen rechten Terrorattacken. Timothy McVeigh war nicht der Erste. Er war inspiriert von Leuten, die an die weiße Vorherrschaft glauben. Dieser Glaube hat eine lange Tradition in Amerika. Es gibt leider eine ganze Reihe von rechtsradikalen Anschlägen. In diese Reihe gehört auch, was am 6. Januar 2021 im Kapitol passiert ist. Damals tagt der amerikanische Kongress um das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen und damit den Demokraten Joe Biden als Sieger zu bestätigen. Doch Wahlverlierer Donald Trump erkennt das Ergebnis nicht an. Vor den Toren des Kapitols versammelt sich ein Mob und stürmt schließlich das Parlament. I hate to say it, ich sage es ungern, aber es ist wahr. Niemand will darüber reden. Die meisten Menschen in den USA sind naiv, so wie ich es vor dem 19. April 1995 war. In meinen Augen ist es kein Zufall, dass die lächerlichste Figur beim Sturm aufs Kapitol einen Kopfschmuck aus dem Fell und den Hörnern eines Büffels trug und kein Hemd, während er durchs Kapitol streifte. Joshua Nelson spricht vom Buffalo Man, einem Verschwörungstheoretiker. Das Outfit des Buffalo Man erinnert an frühe Bilder von Native Americans. Das ist typisch Amerika. Der Theoretiker Renato Rosaldo hat dafür den Begriff imperialistische Nostalgie geprägt. Daher kommen solche Bilder mit traditionellem Kopfschmuck. Daher kommen Tomahawks, Pfeile und dergleichen. Wir Amerikaner haben die Tendenz, unsere historischen Gegner zu romantisieren, sie übergroß und unverwundbar darzustellen, um so unseren Sieg über sie und damit letztlich uns selbst zu erhöhen. Aggrandize the victory in some ways. Auch das gehört zur Story von Route 66. Für mich steht sie nicht nur für Nostalgie. Route 66 erzählt von den unbeantworteten Fragen der amerikanischen Geschichte. Sie ist ein Korridor durch Zeit und Raum. Gleichzeitig repräsentiert Route 66 die Freude und die Freiheit der Open Road, der offenen Straße. Über große Distanzen zu fahren, ohne Kontrolle, ohne Grenzen. Nur Route 66, die Open Road. Raus aus Oklahoma City. Auf dem Freeway, der I-40, sind es knappe 2 Stunden bis zur texanischen Grenze. Auf Route 66 selbst dauert die Fahrt 1 Stunde länger. Es geht weiter über die schier endlose Ebene der Plains. Kaum ein Baum. Kaum ein Strauch. Ab und an ein Ort, eine Tankstelle, ein Billigversorger wie Dollar General, irgendetwas zwischen Supermarkt und Ramschladen, vielleicht noch ein Café. Auf der Open Road begegnen wir anderen Menschen unabhängig von Kultur, Status, Klasse oder Ethnie. Es spielt keine Rolle. Wir begegnen uns von Angesicht zu Angesicht und kommen miteinander klar, unabhängig davon, was uns sonst definiert. Die Open Road ist die egalitäre Vision eines Amerikas, in der jeder jeden respektiert, außer der andere zeigt, dass er diesen Respekt nicht verdient. Damit einher geht Freizügigkeit. Zu fahren, wohin man will, ohne dass einen jemand aufhält. Die Freiheit, da zu sein, wo man will, und sei es irgendwo in der Wildnis, weit weg von allen. Auch die Freiheit, sich zu verlieren. Soweit das Auge reicht, ist der Horizont grenzenlos. Du kannst ihn mit deiner Vorstellungskraft füllen. Ein großes Abenteuer. So it has come to mean adventure. Erick liegt an der Grenze zwischen Oklahoma und Texas. Ursprünglich eine Lagerstätte für Viehzüchter, dann eine Kleinstadt an einer Bahnstrecke. Heute der Stopp für Reisende auf der Route 66. Oh, if you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, it's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago down to L.A. More than 2,000 miles all the way. Die Attraktion in Erick ist Sand Hill Curiosity Shop. Eine Mischung aus Museum, Rumpelkammer und Andenkenladen. Und der Besitzer des Ladens, Harley Russell. 80 Jahre alt, blaue Latzhose, weißer Rauschebart, zottelige Haare zum Pferdeschwanz gebunden, kaum noch Zähne im Mund. Once you get hip to this timely trip, when you take that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Just for all of my great friends from Germany. Das ist für alle meine Freunde aus Deutschland, aus Erick, Oklahoma, der Redneck-Hauptstadt der Welt. Hier kriegt ihr eure Bums, Kicks, Grinds, Tricks, Dicks and Big Pricks on 66. Yeehaw! Redneck lässt sich als Proll vom Land übersetzen. Ursprünglich bezeichnete der Begriff Landarbeiter, deren Nacken von der Arbeit in der Sonne verbrannt waren. Harley Russell ist ein Original, ein Character, wie man hier sagt. Einer von vielen, die die Route 66 früher anzog. Misfits, die nirgends sonst hinpassten und sich an der Route 66 neu erfanden. In Erick geboren und aufgewachsen, nach einer irgendwie schiefgelaufenen Karriere als Musiker hierher zurückgekehrt, um in Erick, Oklahoma, knapp 1000 Einwohner, einen Bioladen aufzumachen. Okay, this is a black and white photo of me and my wife Annabelle when we started here in 1986. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto da, da sind meine Frau Annabella und ich 1986, als wir mit dem Laden angefangen haben. Ein Mann und eine Frau kommen rein. Schüchtern blicken sie sich um. Dann gibt die Frau sich einen Ruck und bittet Harley um ein Autogramm. Das ist das erste Autogramm meines Lebens. Du kriegst meine ganze Liebe. And then about 25-26 years ago, we was here entertaining ourselves with our guitars. Vor 25 Jahren oder so haben wir ein bisschen Gitarre gespielt. Kommt ein Typ rein und fragt, ob er die anderen Leute reinholen darf. Ich sag klar, verdammt, hol sie rein. Wir dachten, er kommt mit ein paar Kumpels wieder. Aber plötzlich quetschen sich 65 Leute hier rein. Die Leute haben hier die verdammt beste Zeit ihres Lebens. Um es kurz zu machen, sie haben diesen Tisch hier buchstäblich mit Geld bedeckt. Ich frage sie, woher sie kommen. Und sie sagen, Großbritannien. Ich, was ist das denn? Sie sagen, das sind England, Irland, Wales und Schottland und ein paar andere Orte. Ich sage, echt? Was macht ihr hier? Sie sagen, wir reisen durch Amerika. Und ich, okay, wenn ihr das sagt, denn hier ist noch nie ein Reisebus durchgekommen, seit es den Ort gibt. Sie sind anderthalb Stunden geblieben. Zum Abschied haben wir noch einen Song für sie gespielt. Ich sag, danke fürs Kommen. Der Typ sagt, in zwei Wochen bin ich wieder da mit der nächsten Gruppe. Seitdem werden wir überrannt von Reisegruppen, Fernsehteams, Journalisten, Podcastern und so weiter. TV-Crews und Magazines und Books und Podcasts und you name it. Seitdem spielt Harley für Trinkgeld. Erst mit seiner Frau Annabelle, als mediocre Music Makers, als mittelmäßige Musiker. Ihr Markenzeichen waren rot-weiß gestreifte Overalls. Seit Annabelles Tod vor 12 Jahren gibt Harley Russell den überkandidelten Redneck. In Erik rümpfen sie zwar die Nase über ihn, aber niemand sagt etwas. Denn wer zu Harley kommt, der ist vielleicht im Café gegenüber, füllt den Tank seines oder ihres Wagens an der einzigen Tankstelle im Ort und kauft vielleicht im lokalen Dollar General ein und sichert dem kleinen Ort mitten im Nichts so das Überleben. Deutschlandfunk Kultur. Zwei Uhr die Nachrichten. SPD-Fraktionschef Miersch hält im Falle von langfristigen Auswirkungen des Iran-Kriegs das Aussetzen der Schuldenbremse für denkbar. Er sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, im schlimmsten Fall müssten alle Optionen auf den Tisch. Dazu könne auch zählen, eine Haushaltsnotlage auszurufen und womöglich neue Schulden aufzunehmen. Miersch betonte, der Staat habe die Aufgabe, einen Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern sowie den Zusammenhalt der Gesellschaft zu organisieren. Im Zweifel könnten weitere Entlastungen nötig werden. Mit einem sogenannten Überschreitensbeschluss kann der Bundestag eine Ausnahmeregelung der Schuldenbremse nutzen. Diese ermöglicht es, dass der Bund in außergewöhnlichen Notsituationen mehr Kredite aufnimmt als normalerweise erlaubt. Bundeskanzler Merz hat dem Iran die Lockerung von Sanktionen in Aussicht gestellt, sollte es im Konflikt mit den USA eine Verhandlungslösung geben. Bedingungen dafür seien die dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus, das Ende des iranischen Atomprogramms und die Sicherheit Israels, sagte Merz nach dem EU-Gipfel in Zypern. Ähnliche Vorschläge seien auch von anderen Staats- und Regierungschefs vorgebracht worden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Costa zeigten sich allerdings skeptisch, ob ein solcher Deal mit der iranischen Führung eine Option sein könne. Costa betonte, eine freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus sei entscheidend für die ganze Welt. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten mit Vertretern aus dem Nahen Osten und der Golfregion über den Iran-Krieg beraten. Der libanesische Präsident Aoun forderte die EU dabei auf, eine internationale Konferenz zum Wiederaufbau seines Landes auszurichten. Zudem betonte er, der Libanon dürfe nicht als Verhandlungsmasse in regionalen Konflikten dienen. Damit bezog sich Aoun offenbar auf den Iran. Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sollen nach palästinensischen Angaben mindestens 13 Menschen getötet worden sein. Die vom Zivilschutz veröffentlichten Zahlen wurden von Krankenhausmitarbeitern bestätigt. Demnach gab es einen Drohnenangriff nahe einem Kontrollposten in Gazastadt. Das israelische Militär teilte mit, der Angriff habe sich gegen Terroristen gerichtet. Weitere Angriffe werden aus dem Norden und Süden des Palästinensergebietes gemeldet. Dazu gab das israelische Militär zunächst keine Stellungnahme ab. Seit Oktober gilt im Gazastreifen eine Waffenruhe. Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig Verstöße gegen das Abkommen vor. In Kolumbien hat eine internationale Konferenz zum Ausstieg aus fossilen Energien begonnen. Zunächst kommen Vertreter aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. Danach sollen bis Mittwoch auch Minister und andere Regierungsvertreter über die Abkehr von Kohle, Öl und Gas beraten. Mehr als 50 Staaten nehmen teil, darunter Deutschland. Eingeladen haben Kolumbien und die Niederlande. Die Initiative ist eine Art Koalition der Willigen und gilt als Reaktion auf die schleppenden Fortschritte in der internationalen Klimapolitik. Bei der vergangenen Weltklimakonferenz in Brasilien hatten sich die Staaten nicht auf einen Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Energien einigen können. Die Gespräche in Kolumbien sollen nun Handlungswege aufzeigen. Die Ergebnisse fließen in die Vorbereitungen für die nächste Weltklimakonferenz ein. Diese findet im November in der Türkei statt. Bundesgesundheitsministerin Wargen zeigt sich offen für Änderungen am Sparpaket für die Gesundheitsausgaben. Sie beharrt aber auf dem Gesamtvolumen des Pakets. Wargen sagte der Welt am Sonntag, es müsse gewährleistet sein, dass alle Bereiche einen Beitrag leisteten, der sich an den jeweiligen Ausgaben im System orientiere. Die CDU-Politikerin hatte einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die gesetzlichen Krankenkassen im nächsten Jahr um 19,6 Milliarden Euro entlasten soll. Bei den Sparplänen hat die Gesundheitsministerin vor allem Arztpraxen, Kliniken und Pharmakonzerne im Blick. Der Entwurf sieht aber auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der Mitversicherung von Ehepartnern vor. Das Wetter. In der Nacht im Norden und Nordosten zunehmend bewölkt, sonst kaum Wolken, teils klar, in der Mitte vereinzelt Nebel. Tiefstwerte +7 bis -2 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten stark bewölkt, aber trocken. In den übrigen Gebieten meist sonnig. Im Norden 11 bis 17, sonst 18 bis 22, im Südwesten bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: am Sonntag verbreitet heiter, teils sonnig und trocken bei 10 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie nun die dritte und letzte Stunde von Lost Highway. Eine lange Nacht zu 100 Jahren Route 66. Eine Sendung von Tom Noga. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Oh yeah, and one more thing. Noch was? Okay, come on over here, guys. Kommt mal mit, Leute. So we're gonna walk on over here to the Redneck Castle. Wir gehen rüber zum Redneck Castle, / Sanatorium. Da wohne ich. Ich will euch zeigen, wie psychisch gestörte Menschen wie ich leben. Mentally deranged people like myself live in. Harley Russell geht um seinen Laden herum. Überall hängen verwitterte Werbeschilder auf der überdachten Veranda an der Seitenwand. Diesen Vintage-Charme suchen viele Reisende auf der Route 66. Ali stapft über rostige Wagenräder und eine Sense, die verstreut über ein Feld auf dem Boden liegen. Wir gehen rüber zur Nordseite, dann gucken wir kurz rein. Auch am Haus, in dem Ali lebt, hängen bis unters Dach alte Werbetafeln. Im Garten liegt der Werbemast einer Tankstelle. Neben dem Haus ein umgestürzter Wohnwagen und ein Straßenschlitten aus den 1970ern, die Heckscheibe eingeschlagen. Auf dem Dach, dem Kofferraumdeckel und der Motorhaube, Sammlerstücke aus Glas und Porzellan. Auch drinnen ist jeder Quadratzentimeter vollgestellt, mit alten Gemälden, Lampen, Bechern und Schalen. Im Rausgehen sieht Harley Russell ein junges Paar, das ein bisschen unsicher um seinen Laden schleicht. Hello, guys. Welcome to America. Hallo Leute, willkommen in Amerika. One, I'll open up here in a few minutes. Ich mache den Laden gleich auf. You say you like the wind blowing through your hair. Come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Im Norden des Bundesstaats Texas, dem Panhandle, verläuft die Route 66 teils als Service Road neben der I-40. Meist jedoch hat der Freeway die ursprüngliche Trasse ersetzt. Knapp 300 Kilometer sind es durch den Texas Panhandle. Es sind 300 Kilometer, auf denen sich die Landschaft kaum ändert. Im Osten des Panhandle sanfte grüne Hügel, Viehweiden, soweit der Blick reicht. Im Westen das graue Land, wie John Steinbeck es in Früchte des Zorns ausgedrückt hat. Eine schier unendliche Steinwüste. Die wenigen Orte im Panhandle sind winzig. Eine Durchgangsstraße mit ein paar Läden, die meisten längst geschlossen, sonst nichts. Die einzige Ausnahme? Amarillo, mit rund 200.000 Einwohnern. Eine Stadt, die von der fleischverarbeitenden Industrie lebt und immer gelebt hat. Am Rande von Amarillo ein Monument. Die Cadillac Ranch. 10 Autos, die auf einem Feld mit der Schnauze voraus schräg in den Boden betoniert wurden. Eine Installation der Ant Farm, eines Künstlerkollektivs aus San Francisco. In Auftrag gegeben von Stanley March III, einem exzentrischen Millionär und Mäzen. Amerikaner sind optimistischer, zukunftsorientierter und erregbarer als jeder andere auf der Welt, aus jedem anderen Land. March III ist umstritten. Er ist im Jahr 2014 verstorben. Das Interview mit ihm ist aus dem Jahr 2006. Einer der Gründe dafür ist, dass Amerika so lächerlich wunderbare Autos hat. In den 1940er und 50er Jahren, als sich die Welt noch von den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs erholte, haben Amerikaner Autos wie für den Rummelplatz gebaut. Sie sahen aus wie Zuckerwatte. Sie sahen aus wie alles, was du dir vorstellen konntest. Wir waren ein reiches Land und wir waren jung. Und Jungs wollten Mädchen haben. Sie wollten die Mädchen beeindrucken. Deshalb diese wunderbaren, albernen Autos. Sie machten sich auf den Weg auf Route 66. Sie fuhren nach Las Vegas und sprengten die Bank. Und sie fuhren nach Hollywood und wurden Filmstars. Das Monument ist ein Denkmal für diese Träume und die Menschen, die sie heute träumen. Wir sind eine Gesellschaft, die nie falsch liegt und immer recht hat, weil wir neu und demokratisch sind und uns nicht an die Vergangenheit klammern, alles lieben, was frivol und oberflächlich ist und Fassade. Die Cadillac Ranch ist ein offenes Kunstwerk. Die Installation mit Graffiti zu besprühen und damit zu verändern, ist ausdrücklich erwünscht. Und so tummeln sich 40, 50 Menschen auf dem Gelände. Ein junger Mann malt Smileys auf eines der mehrfach übersprühten Autos. Ein Russe sprüht Chuye in kyrillischer Schrift über eine Heckflosse, ein vulgäres Wort für Penis. Um die Autos herum Pfützen. Vor ein paar Stunden hat es geregnet. Selten genug im Panhandle. Ein Mann und eine Frau fotografieren sich gegenseitig vor der Installation. Beide Boomer. Beide in lilafarbenen T-Shirts. Echt super hier. Wir halten bei den ganzen verrückten Sachen an und machen Bilder von allem. Manche Stops dauern ein paar Minuten, andere eine halbe Stunde. Es ist verrückt, lustig, interessant. Es ist ikonisch, ein Muss. Sowas gibt's nur hier. Ich habe es oft in Filmen gesehen und wollte es mal selbst sehen aus der Nähe. Klar, es ist irgendwie albern, verrückt und dumm. Nur ein paar Autos im Schlamm, aber es macht Spaß. I'm cutting my own way through my own day, and all I dare say is it's my own. I got my own seeds, got my own weeds, I got my own harvest that I've sown. I can tell you things I've done, and I could sing you songs I've sung. But there's one thing I can't give, for I and I alone can live. Weiter auf Route 66. Von der Steinwüste des Texas Panhandle in die glühenden Berge New Mexikos. Gleich hinter der Grenze Tucumcari. Eine Kleinstadt wie ein Museum. Ein historisches Motel neben dem anderen. Viele Pastellfarben. Manche in Farbkombinationen, die Augenschmerzen verursachen. Die meisten Menschen hier in Amerika denken bei der Route 66 an Oldtimer, an Tellerröcke und Milchshakes und Cheeseburger, an die Atmosphäre der 1950er und teilweise noch 1960er Jahre. Davon gibt es immer noch jede Menge. Der Autor und Blogger Reese Martin. Joshua Nelson, der Professor für Native American Studies, führt den Gedanken fort. We've got these flashes back to an earlier era. That was an era when dieses Früher, an das viele Leute bei Route 66 denken, ist eine Epoche, in der Mobilität selbst noch etwas Neues war. Viele Menschen hatten vorher überhaupt keine Möglichkeit, irgendwo hinzufahren. Wer auf einer Farm arbeitete, für den bedeutete Reisen enorme Kosten. Man musste zu Hause sein, die Felder bestellen. Die Möglichkeit, einfach loszufahren, relativ unkompliziert, war damals etwas völlig Innovatives. Entirely innovative. After the war in the 50s, people came home and we'd won the war. Die Buchautorin und Route 66 Expertin Susan Grocci Kelly. There was a lot of good feeling in the United States. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte gute Stimmung im Land. Wir hatten den Krieg gewonnen. Die Soldaten waren wieder zu Hause. Die Wirtschaft boomte. Businesses were booming. Wer einen Job in großen Unternehmen hatte, aber auch in vielen kleineren, bekam zum ersten Mal bezahlten Urlaub. Die Leute sind mit ihren Familien auf der Route 66 an die Westküste gefahren, nach Disneyland, das damals eröffnet wurde. Und sie entdeckten mit ihren Familien den Rest des Landes. Die 1950er Jahre markieren den Beginn des Tourismus in den USA. Zumindest als Massenphänomen. Und gleichzeitig den Anfang vom Ende der Route 66. Im Juni 1956 erlässt Präsident Dwight Eisenhower den Interstate Highway Act, ein Infrastrukturprogramm, das den Aufbau eines Netzes an mehrspurigen Schnellstraßen vorsieht. Vorbild ist die deutsche Autobahn. Als Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa während des Zweiten Weltkriegs hatte Eisenhower die Vorteile der Autobahnen gegenüber anderen Straßen aus der Nähe erlebt. Die Route 66 ist das Opfer ihres eigenen Erfolges geworden. Sie war damals so stark befahren, dass es eine größere Straße brauchte. Also wurde sie durch Autobahnen ersetzt, durch Freeways. Dann ist den Leuten klar geworden, dass dabei etwas verloren gegangen ist. Sie fahren wieder auf der Originaltrasse. Sie suchen nach anderen Erfahrungen. Sie nehmen Umwege in Kauf, um zu entdecken, was die Route 66 besonders gemacht hat. Sie wollen nicht reisen, um irgendwo anzukommen, sondern um unterwegs zu sein. Für viele kleine Städte an der Route 66 bedeutete die I-40 das Ende. Denn sie begradigt die Strecke. Statt knapp 4000 Kilometern auf der originalen Route 66 von Chicago nach Santa Monica sind es nun weniger als 3300. Der Freeway führt weit an vielen kleinen Städten vorbei. Nicht so an Tucumcari. Die 5000 Einwohnerstadt liegt an einer Mesa, einem Tafelberg. Die I-40 verläuft nahezu parallel zur Route 66, kreuzt sie sogar einige Male. Tucumcari hat überlebt. Und erstrahlt nachts im Glanze historischer Leuchtreklamen. Ein Spektakel in allen erdenklichen Farben, das weithin sichtbar ist. There is a kind of time warp element to going up 66 these days. Der Politologe Kurt Jacobson. Auch heute noch ist es wie eine Zeitreise, auf der Route 66 unterwegs zu sein. Gerade für die Boomer ist das sehr attraktiv. Sie möchten die Orte von damals noch einmal erleben. Mir persönlich ist Nostalgie fern. Vorbei ist vorbei. Aber ich verstehe, dass jemand die goldenen Momente seines Lebens wieder einfangen möchte. Diese Leute möchten die Erinnerung an eine Zeit spüren, in der sie auf dem Höhepunkt ihrer Lebenskraft waren. We were all wounded, at wounded. destiny. You and me, you and me. We were all wounded by wounded me. Mitte des 19. Jahrhunderts gehört die Gegend um Tucumcari noch zu Mexiko. Ende jenes Jahrhunderts begann hier der Wilde Westen. Wir sind wieder bei einem der amerikanischen Mythen, der mit der Route 66 zu tun hat. Bei der Eroberung des Westens der USA. Man spricht von unserem Manifest Destiny. Der Begriff stammt aus den 1840er Jahren. Er fügte sich praktischerweise in amerikanische Bestrebungen ein, in die imperialistische Bestrebung, man muss es deutlich sagen, den ganzen Kontinent zu vereinnahmen. Der deutschstämmige Historienmaler Emanuel Gottlieb Leutze hat das Manifest Destiny im Jahr 1861 in einem monumentalen Gemälde festgehalten. Es hängt im Westflügel des US-Kapitols, des Parlamentsgebäudes. 9 x 6 Meter groß. Das entspricht 40 modernen Wohnzimmerfernsehern neben, über und untereinander. Sein Titel? Westward the course of empire takes its way. Westwärts nimmt der Gang des Weltreiches seinen Lauf. Kurt Jacobson ruft das Bild auf seinem Tablet auf. Da ist ein Pionier, der eine Gruppe von Siedlern über ein Gebirge führt. Er zeigt nach Westen. Da liegt das gelobte Land. Wie Moses. Das ist eine biblische Überhöhung. Ich habe euch aus Ägypten geführt, aus der Sklaverei. Wir sehen das Land im vergoldeten Abendlicht. Auch das eine Verheißung. Und es ist menschenleer. Aber in Wirklichkeit war es das nicht. Das Land wurde durch Massenmord, Vergewaltigung und Plünderungen gelehrt. Auch das ist Teil der amerikanischen Erfahrung. Das mexikanische Erbe ist in New Mexico bis heute sichtbar. Das Indigene auch. Vor allem in der Bauweise, Adobe genannt. Die Häuser bestehen aus ungebrannten Lehmziegeln. Ein atmungsaktiver Baustoff, ideal für die Hitze im Sommer und die Kälte im Winter. 19 indigene Völker leben in New Mexico. Seit der spanischen Kolonialzeit bezeichnet man sie als Pueblos, Spanisch für Dorf oder Siedlung, weil sie schon damals sesshaft waren, im Gegensatz zu den nomadischen oder halbnomadischen Stämmen der Plains. In Albuquerque betreiben die Pueblos ein Industriegebiet und ein Kulturcenter. Monique Fragua leitet es. The 19 Pueblos come together through our shareholder body. Die 19 Stämme sind durch den Rat unserer Gesellschafter verbunden. Gesellschafter sind die jeweiligen Gouverneure. Das ist einzigartig. 19 souveräne Völker haben sich zusammengeschlossen und jedes hat denselben Anteil und dieselbe Stimme, unabhängig von der Größe. Alle sind gleich und zu einem 19. beteiligt. Das ist besonders, denn einige leben sehr abgelegen oder haben keine stabile wirtschaftliche Grundlage. Hier haben wir etwas geschaffen, von dem alle profitieren. Wir teilen nicht nur unsere Kultur, sondern generieren auch Einnahmen für alle Pueblos. Ein paar Pueblos entlang der Route 66 betreiben Casinos. Für viele die einzige Einnahmequelle. In den Vereinigten Staaten ist Glücksspiel außerhalb der Reservate bis auf wenige Ausnahmen verboten. Insgesamt gibt es in New Mexico 25 indianische Casinos. Landesweit sind es über 500. Wer nach New Mexico kommt und ein Pueblo besuchen möchte, sollte bei uns anfangen. Wir sind das Tor zu den 19 Pueblos. Viele von ihnen sind nicht jeden Tag für den Tourismus geöffnet. Es sind lebende Kulturen, atmende Kulturen. Wie ein Besuch im Haus der Großmutter. Ich würde die Sky City empfehlen. Ein toller Ort. Einer breiten Öffentlichkeit wurde die Sky City erstmals durch die Dokumentation Pueblo Heritage aus dem Jahr 1950 bekannt. Der Film ist in Kooperation mit dem U.S. Office of Indian Affairs und dem U.S. Park Service entstanden, dem damaligen Amt für Indianerangelegenheiten und der Verwaltung der Nationalparks der USA. Die Einwohner nennen dieses Pueblo Sky City. gebaut auf einem massiven Felsen, etwa 1,6 Kilometer lang und 110 Meter hoch. Bis vor kurzem konnte die Sky City nur über gefährliche Wege erreicht werden, die aussahen wie Narben im Stein. Den kriegerischen Apachen, Comanchen und Navajo ist es nie gelungen, die Sky City einzunehmen. Die Sky City ist die traditionelle Siedlung der Ekoma. Laut ihrer Überlieferung haben sie sich hier oben angesiedelt, um den Göttern näher zu sein. Deshalb der Name, Sky City, die Himmelstadt. Die Häuser sind lehmfarben und terrassenförmig angelegt. Unten die Lagerräume, darüber ein oder bei größeren Familien zwei Wohnetagen, erreichbar über Holzleitern, die an den Fassaden lehnen. Ältere Gebäude sind fensterlos. Die Sky City ist seit 900 Jahren bewohnt, nach anderen Quellen über 1000 Jahre. Damit ist sie einer der ältesten, durchgängig besiedelten Orte Nord- und Südamerikas. Oben gibt es weder fließendes Wasser noch Kanalisation. Die meisten Ekoma leben seit Jahrzehnten in Dörfern am Rande ihres Reservats, in der Nähe der Route 66. In die Sky City kommen sie nur an Feiertagen. In Mexiko schlängelt sich die Route 66 an den Reservaten der Native Americans vorbei und führt manchmal mitten hindurch. Die Gegend ist menschenfeindlich, Wasser rar. Die Dichterin und Klimaaktivistin Olivia Romo hat dazu ein Gedicht verfasst. Es war ein trockener, windiger Dezember in Cebolleta, der ersten spanischen Siedlung westlich des Rio Grande. Ein Acequia-Treffen wehte die Bauern ins Gemeindezentrum, wie ein Grasknäuel aus Politik, Stolz und der Macht über die letzten Wassertropfen vom heiligen Mount Taylor. Dusty boots, chapped red faces, voting by acreage, unable to find people to clean the ditches anyway. I sit there. Young, passionate, but afraid that if the water rights are taken away, these people will have no reason to live here this way anymore. My poem, Bendición del Agua. Mein Gedicht Bendición del Agua, Segen des Wassers, ist ein Aufruf zum Handeln. Wo ich wohne, sind viele junge Menschen weggezogen, ja, vertrieben worden. Das wollte ich mit der Welt teilen. Ich möchte die jungen Leute ermutigen, wieder aufs Land zu ziehen, eine Schaufel in die Hand zu nehmen und das Land zu bestellen. Wir müssen wieder zu unseren Wurzeln zurückkehren, zu dem, was uns ausmacht. Olivia Romo ist auf dem Weg zu Leon Tafoya, einem Hüter des Wissens, wie sie es ausdrückt. Er lebt auf einem Hügel oberhalb von Route 66. Hi, Leon. How are you? I'm good. ¿Cómo estás? Leon, wie geht es dir? Schön, dich zu sehen. Was führt dich zu mir? What are you doing in my part of the country? Well, it's, you know, acequia season. Es ist Acequia-Zeit. Das Wasser läuft. Es ist fast hier. Running, it's almost your beautiful fiesta. Deshalb wollte ich dich besuchen. So I wanted to come and visit you and we just cleaned the acequia a couple. Wir sind gerade mit dem Säubern der Kanäle fertig geworden. Als nächstes kommen die Quellen in den Bergen dran. Acequias sind Bewässerungskanäle. Die Mauren haben sie im Mittelalter nach Spanien gebracht und die Spanier in der Kolonialzeit nach Mexiko. Acequias funktionieren durch Gefälle. Sie werden so gebaut, dass Wasser langsam fließt. Dadurch kann man gleichmäßig bewässern. Olivia und Leon gehen einen Hügel hinauf. Der Pfad schlängelt sich durch ein Wäldchen. Es besteht aus kleinwüchsigen Pinien und Wacholdersträuchern. Leon schnauft. Jeder Schritt strengt ihn an. Er trägt ein Atemgerät über der Schulter, das ihn über einen Plastikschlauch, der zu seiner Nase führt, mit reinem Sauerstoff versorgt. Das muss viel Arbeit gewesen sein. Jede Menge. Weißt du, was das Besondere an diesen Gräben ist? Sie werden von innen nach außen gegraben. Echt? Warum? Weiß ich auch nicht. Ich zeig's dir gleich. Wie du siehst, haben wir auch eine Menge Feuerholz geschlagen. Gracias a Dios. Wie schön. You being here with me today, Leon. Danke, dass ich hier sein darf. Good to see you. Lass uns da ausruhen. We can rest here. Ja. Ja, ich muss mich hinsetzen. Yeah, I need to sit down a little bit. Olivia und Leon setzen sich auf eine Holzbank. Vor ihnen eine Acequia, ein Kanal, nicht einmal einen halben Meter breit. Das Wasser darin scheint zu stehen, so träge fließt es. Hinter ihnen eine Rinne aus Aluminium. Durch sie rauscht Wasser herab zu den anderen Acequias. Der Graben vor uns dürfte aus dem frühen 19. Jahrhundert sein. Mein Ururgroßvater ist um 1820 hierher gekommen. Oben in den Bergen ist ein Sumpf. Da sind auch fünf Quellen. Von dort kommt das Wasser hier runter. Die Gräben hat dafür mein Ururgroßvater von Hand gegraben. Durch den Canyon fließt das Wasser hier runter. Erst dadurch kann man hier Landwirtschaft und Viehzucht betreiben. Früher hat Leon Schafe gezüchtet und Alfalfa, Bohnen und Weizen angebaut. Erst hauptberuflich, später nebenbei. So machen es die meisten der noch verbliebenen Farmer in der Region. Auch die Ekoma erheben Anspruch auf das Wasser aus den Bergen oberhalb von San Fidel. Ihr Reservat grenzt an den Ort. Ein Teil des Wassers ging bis vor 3 Jahrzehnten an den Bergbau. Allein in Grants, eine halbe Autostunde westlich von San Fidel, gab es 80 Uranminen. Los Alamos, wo die erste Atombombe überhaupt gezündet wurde, ist 90 Kilometer Luftlinie entfernt. Mein Vater hatte 800, 900 Schafe. Manchmal hat er sie über die Berge zum Grasen getrieben. Er hat mir erzählt, und das ist lustig, dass die Schafe immer nur an bestimmten Stellen gefressen haben. Andere Stellen haben sie gemieden. Ich weiß nicht, ob die Schafe das Uran oder die Strahlung spüren konnten, aber er sagte, die Schafe wollten da nicht hin. Auch Leon Tafoya hat in den Uranminen gearbeitet. Andere Jobs in der Gegend sind und waren rar. In meiner Kolonne habe ich Güterwagen voller Chemikalien entladen. Und wir haben Staub gefegt. Der Staub war voll von hochgradigem Uranerz. Wir haben ihn in 20-Liter-Eimer gekehrt und die dann rausgetragen. Ich habe 4 Lungenkrankheiten, Uranvergiftung von der Strahlung. Leon Tafoya hat den Staat auf Schadensersatz verklagt. Und gewonnen. Der Staat zahlt für alle Behandlungen wegen meiner Lunge. Außerdem habe ich ein paar Versicherungen. Mir geht's gut. Ich komme klar. Nennt sich selbst Indian Capital of the World, die Welthauptstadt der indianischen Kultur. 4 von 10 Einwohnern sind Native Americans. An die Stadt grenzen die Reservate der Hopi, Zuni und Navajos. Entlang der Route 66 Läden, in denen indianisches Kunsthandwerk verkauft wird. Lange wurde die Kultur der amerikanischen Ureinwohner an der Route 66 nur klischeehaft dargestellt. In Andenkenläden wurden Gummitomahawks und Pfeile und Bögen verkauft. Es hieß, dass alle Native Americans in Tipis gelebt hätten. Stimmt auch nicht. Auf der Route 66 wurde lange eine an Westernfilme angelehnte Version der indigenen Kultur inszeniert. Deshalb haben die Native Americans die Route 66 lange nicht als Teil ihrer Geschichte begriffen. In mir lösen solche Bilder zwiespältige Gefühle aus, das muss ich ehrlich zugeben. Diese Klischees sind so daneben, fast schon Karikaturen, dass ich mich nicht groß darüber aufregen kann. Das Problem ist, dass diese Karikaturen so nachhaltig prägend sind. Was die meisten Menschen über die Geschichte der Ureinwohner wissen, wissen sie durch Hollywood. Früher hat das ganze Land den Native Americans gehört. Es gab jede Menge Stämme und eine enorme Vielfalt. Die Stämme waren kulturell von den Gegenden geprägt, in denen sie gelebt haben. Wir Native Americans sprechen unterschiedliche Sprachen, haben unterschiedliche Traditionen, unterschiedliches Essen, unterschiedliche soziale Strukturen. Das Reservat der Navajos ist das größte der gesamten USA. Über 250 Kilometer grenzt es an die Route 66. Im Norden erstreckt es sich weit über das Monument Valley hinaus. Die roten Tafelberge sind die CinemaScope-Landschaft überhaupt, bekannt aus unzähligen Western. Das Monument Valley ist eine Roadside Attraction, eine Attraktion für Durchreisende. Anhalten, Fotoschießen, weiterfahren. Den Navajos, die hier leben, kommt man als Tourist nicht nah. If I'm gonna be honest, I'm gonna tell you the whole truth. If I love you, I can't tell you half, I gotta tell you. What I've been doing on the low, it's gonna hurt you. Can I be real, cause I really want us to work too. Wickedness in my veins. To take the pain away. Fire. Running out through my. Mein Name ist Ramonda Holiday. Ich bin eine 41 Jahre alte indigene Transfrau. Ich mache Rhythm and Blues und Gospel. Ich trete auf, ich singe, ich schreibe. Der Song heißt Syringe, Spritze. Es ist ein Song, den ich geschrieben habe. In dem Lied geht es um Sucht, um die Jagd nach dem nächsten Kick. Ich bin seit 8 Jahren clean. Davor war ich mehr als 15 Jahre lang süchtig nach Meth und Alkohol und Sexarbeit. Das Lied ist neu. Ich habe es geschrieben, weil ich darüber reden musste, was ich durchgemacht und wie ich es überwunden habe. Ramonda sitzt in einem Hogan, einer traditionellen Rundhütte der Navajos. Der Hogan ist aus Lehm und fensterlos und besteht nur aus einem Raum, darin Feldbetten. Die Tür weist nach Osten, um morgens als erstes die Sonne zu begrüßen. Er steht allein in der Weite der Landschaft, mit Blick auf die Tafelberge des Monument Valley. Die einsame Lage ist normal. Die Navajos haben traditionell in Sippen gelebt, in erweiterten Familien. Fast jede Navajo-Familie hat einen Hogan, auch wenn die meisten längst in moderneren Häusern leben und die Hütten nur noch für Zeremonien nutzen. Ramonda ist in diesem Hogan aufgewachsen. It was so beautiful growing up here. Es war wunderschön, hier aufzuwachsen. Bescheidene Anfänge, anständige Menschen, aber es war auch bitter, weil dies der Ort ist, der mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Mit 8 wurde ich sexuell belästigt. Ich wusste nicht, dass sich das auf den Rest meines Lebens auswirken würde. Du lebst in Liebe mit deiner Familie und plötzlich musst du dich mit der dunklen Seite auseinandersetzen. Außerdem mit dem Trauma, das alle Native Americans in sich tragen. Das sind 2 Tabus. Darüber spricht man nicht. Im Reservat gibt es kaum Möglichkeiten, kaum Jobs, keine Strukturen, aber viel Armut, Drogensucht und Bandenkriminalität. Im Reservat der Navajos leben 170.000 Menschen, auf einer Fläche so groß wie Bayern. Der größte Ort Tuba City hat gerade mal 9000 Einwohner. Mehr als die Hälfte der insgesamt 400.000 Navajos lebt außerhalb des Reservats. Auch Ramonda. Wegen ihrer Karriere. Ich werde hier meinen Ruhestand verbringen und ein Stück Stammesland pachten. Das hier ist ein Teil von mir. Ich bin damit aufgewachsen, Schafe zu hüten. Ich habe bei meiner Großmutter gelebt und Wasser aus dem Brunnen geholt. Wir hatten noch nicht einmal Strom. Irgendwann werde ich zu meinen Wurzeln zurückkehren. Im Norden Arizonas führt Route 66 schnurgerade durch eine schier unendliche Wüste. Ab und an ragt eine bizarre Steinformation aus dem kargen Boden auf. Ab und an ein Städtchen, durch das Route 66 führt. Größere wie Williams mit etwas mehr als 3000 Einwohnern, das als Tor zum Grand Canyon gilt, eine der großen Touristenattraktionen der USA. Und kleinere wie Seligman. Der Ort ist nach dem deutschstämmigen Bankier Jesse Seligman benannt, der allerdings nie in Arizona war. Eine Eisenbahngesellschaft, zu deren wichtigsten Geldgebern er gehörte, hat den Ort zu seinen Ehren Seligman genannt. In Seligman dreht sich alles um die Route 66, die einzige Straße im Ort. Seligman hat etwas mehr als 400 Einwohner, 15 Souvenirläden und 27 historische Motels. Vor einem Motel bricht an diesem Morgen eine deutsch-niederländische Motorradgruppe auf. Mit dabei zwei Schwaben, Erich und Thorsten, Vater und Sohn. Wir machen eine Motorradrundreise mit einer Gruppe, die Western Highlights nennen die sich, quasi von Stand von L.A., Richtung Osten, Las Vegas, jetzt heute in Seligman, Arizona. Wir haben letztes Jahr schon die klassische Route 66 gemacht, von Chicago bis nach L.A. Jeden Tag hunderte von Kilometern. Also es ist schon anstrengend, die Geschichte. Heute haben wir den vierten Tag. Jeden Tag halt Kilometer, Hotel, Motel und so weiter. Also es ist schon kein Urlaub. So 300 bis maximal irgendwo 450 Kilometer. Drei vielleicht schon mit 76 noch, würde ich sagen. Ja, ich bin immer der Älteste bei so einer Geschichte. Ja. Für Reisende auf der Route 66 ist Seligman ein Muss. Vor allem der Friseurladen von Angel Delgadillo. I opened my dad's old pool hall and barber shop at 9 o'clock, May the 20th, 1950. I have beautiful, beautiful memories of people. People that I cut their hair for years. I worked on four different generations. Ich habe meinen Friseursalon am 20. Mai 1950 um 9 Uhr eröffnet. Ursprünglich in der Billardhalle meines Vaters. Ich habe wunderschöne Erinnerungen an die Menschen, denen ich in all den Jahren die Haare geschnitten habe. An Menschen aus vier Generationen. Angel Delgadillo ist 98 Jahre alt. Haare schneidet er längst nicht mehr. Aber die Leute kommen trotzdem. Hallo, Mr. Delgadillo. I was here with a friend and he wanted very much to have a shave from you. Aus Deutschland, Kanada, Japan, Usbekistan. Für ein Foto mit Angel in seinem ehemaligen Friseursalon. Angel Delgadillo gilt als Vater der historischen Route 66. The town died September 22nd. Diese Stadt ist am 22. September 1978 gestorben. Der ganze Verkehr ist rüber auf die I-40. And we were forgotten for 10 long years. Wir wurden vergessen, 10 lange Jahre lang. Then another car. Men and women in their 60s. Plötzlich kommt ein Auto durch und noch eins. Und dann immer mehr. Männer und Frauen in ihren 70er oder 80ern. Sie erzählten mir, dass sie als Kinder mit ihren Eltern hier durchgekommen waren. Hunderte Male. Ich habe mich gefragt, was suchen diese Leute? Dann wurde mir klar, sie suchen das Amerika von gestern. Die Welt wollte die Route 66 wiederhaben. Schließlich hatte ich eine Idee, wie ich Seligman wiederbeleben könnte. Of how to get the economy back. Angels Friseursalon ist heute ein Andenkenladen und Seligman ein Museumsdorf. Das Vorbild für viele kleine Städte entlang der Route 66. Jeden Vormittag kommt hier ein Dutzend Reisebusse durch, plus ein paar hundert Individualreisende. Wie Jean-Pierre und Isabelle aus Frankreich. Donc c'est un voyage qu'on attend depuis longtemps. Ich habe lange von dieser Reise geträumt. Jetzt mache ich sie mit meiner Frau, auch um meinem Spender zu danken. Er hat ein neues Herz bekommen. So gesehen sind wir zu dritt unterwegs. Ohne meinen Spender hätten wir diese Reise nicht machen können. Voilà. Die Strecke von Seligman bis zur kalifornischen Grenze ist das längste bis heute durchgehend befahrbare Teilstück der Route 66. Und für viele das Schönste. Route 66 führt hier durch eine nahezu unberührte Landschaft, streift das Reservat der Hua Lapai und windet sich schließlich einen Pass hinauf nach Oatman. Oatman ist eine Geisterstadt. Ein ehemaliges Goldgräberkaff, das wie Seligman zu neuem touristischen Leben erwacht ist. Wilde Esel streifen durch den Ort. Sie sind Oatmans Markenzeichen. Füttern ist erwünscht. Oatman inszeniert sich als Westernstadt, wie viele kleine Orte in Arizona, inklusive Wild West Show. I'm ready. Zwei Outlaws kriegen sich über die Beute aus einem Bankraub in die Haare. Am Ende muss einer dran glauben. Die Schießerei ist eine Tradition in Oatman seit mehr als 30 Jahren. Zweimal am Tag unter der Woche, viermal an den Wochenenden. Oatman liegt in einem Talkessel. Hinter den Bergen beginnt Kalifornien. Route 66 führte nach Kalifornien. Das kann man nicht genug hervorheben. Als ich das erste Mal in Kalifornien war, schon in meinen 30ern, habe ich diese romantische, mythische Allmacht gespürt, die Schriftsteller wie Jack Kerouac beschrieben haben. Dieses neue Land voller Chancen und Möglichkeiten und Verlockungen. Eine Art Belohnung am Ende einer langen Reise. Route 66 führte aus dem Reich der Kirchen, des konventionellen Lebens und der Eintönigkeit des mittleren Westen zu etwas Neuem, zu einer neuen Identität, zu neuen Möglichkeiten, zu einer neuen Karriere, zu einem besseren Leben, einem besseren Lebensstil. Das ist es, was Kalifornien repräsentiert am Ende der Route 66. In Kalifornien geht es zunächst durch die Mojave-Wüste, eine der trockensten Gegenden der gesamten USA und eine der am dünnsten besiedelten. Auf einen Quadratkilometer kommt hier nur ein Einwohner. In Arizona sind es 25, in Deutschland 234. Knapp 300 Kilometer der originalen Route 66 sind noch befahrbar. Theoretisch. Tatsächlich sind viele Zufahrten gesperrt, wegen Schäden an der Fahrbahn. Mitten im Nichts das Backdeck Café. Es war Schauplatz von Out of Rosenheim, einem Film über eine Frau aus Bayern, die ein abgelegenes Café auf Vordermann bringt. Jasmin hat noch nie die Wüste gesehen, eine Bushaltestelle oder eine schwarze Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer? Hier? Das Baghdad Café war lange ein Muss für Reisende auf der Route 66. Ein Treffpunkt zum Essen, auf ein Bier oder eine Partie Billard. Und zum Austausch von Tipps entlang Route 66. Heute öffnet das Baghdad Café nur noch, wenn Tourbusse durchkommen. Die Küche aber bleibt auch dann geschlossen. Hinter den San Bernardino Mountains ein anderes Bild. Stau auf dem Freeway, der Route 66 ersetzt hat. Typisch für den Großraum Los Angeles. Aber auch Wälder, Obstplantagen, Palmen entlang der Straßen. Und am Horizont glitzert der Pazifik. Als erblickte man das Paradies, wie im Film. Ein verlorener Horizont und plötzlich bist du in einer anderen Atmosphäre. Du hast die Wüste hinter dir gelassen, kommst über eine Bergkette und es liegt vor dir. Ein grünes, geschütztes Land mit Bergen und einem Ozean, mit Flüssen und Wäldern und mit einem endlosen Horizont. Kalifornien fühlt sich in vielerlei Hinsicht wie ein anderes Land an. Anders jedenfalls als der Rest der Vereinigten Staaten. Dieses Versprechen von Reichtum, moralischem, persönlichem, kulturellem und finanziellem, ist natürlich eine Illusion. Aber da liegt etwas in der Luft. Das habe ich beim ersten Mal gespürt. Das wiederum hat mir gezeigt, wie tief dieser Mythos in uns verankert ist. Ich wusste, dass er eine Illusion ist, aber ich bin trotzdem auf das goldene Versprechen angesprungen, das Kalifornien uns gibt. Kalifornien ist das Powerhouse der USA, der einwohnerstärkste Bundesstaat und der wirtschaftlich stärkste. Als Land läge Kalifornien im Ranking der Volkswirtschaften auf Rang 5, knapp hinter Deutschland. Tendenz steigend. Das liegt vor allem an Big Tech. 9 der 15 größten Technologiekonzerne, die mit ihren digitalen Plattformen, mit künstlicher Intelligenz und systematischer Datennutzung die Welt dominieren, sitzen in Kalifornien. Mit Route 66 verbinden sich einige der Gründungsmythen der USA, die noch immer Bausteine in der Identität vieler US-Amerikaner sind. Wie sich Freiheit anfühlt, wie die Weite des Landes, wie man sie erobert. Dass das Leben etwas sein kann, das man weit in der Ferne, hinter dem Horizont finden muss. Nicht nur als US-Amerikaner. Die letzten Kilometer auf der Route 66. Oder besser auf dem Freeway, der sie ersetzt hat. Hinein nach Santa Monica. Eine liberale Küstenstadt. Wohlstand, wohin man blickt. Und eine gewisse Lässigkeit. Schöne Menschen flanieren über saubere Bürgersteige, schick gekleidet und durchtrainiert. Überall Jogger, überall Radfahrer. Route 66 endete an der Kreuzung von Olympic Boulevard und Lincoln Boulevard. Oder sie begann, je nachdem, in welche Richtung man sie fährt. Das symbolische Ende der Route 66 ist woanders. Auf dem Pier von Santa Monica. Er ragt ein paar hundert Meter in den Pazifik. Darauf ein Vergnügungspark, ein paar Karussells, jede Menge Gaukler und Unmengen an Besuchern. In der Mitte des Piers stehen die Menschen Schlange für ein Foto an einem Schild, mit dem Emblem der Route 66 und der Inschrift End of Trail. Das Schild steht landeinwärts, also falsch herum. Aber so lassen sich schönere Fotos machen, mit der Sonne im Rücken statt im Gegenlicht. Was bleibt nach 3 Wochen und knapp 4000 Kilometern on the road? Erschöpfung natürlich. Erstaunen darüber, wie weit abgehängt das Heartland der USA ist, das Real America. Und Desillusion, denn der Mythos der Route 66 bröckelt. Kaum noch geschichtsträchtige Motels und Läden, kaum noch schräge Typen. Stattdessen die Inszenierung eines Gestern, von dem niemand weiß, ob es tatsächlich so war. So that's the big question. Die große Frage ist, Route 66 lebt von Nostalgie. Aber was passiert, wenn diese Nostalgie verschwindet oder niemand mehr da ist, dem sie etwas bedeutet? Ein paar Meter weiter enden die USA. Und damit auch das Manifest Destiny, ihr vorherbestimmtes Schicksal der Ausbreitung. Sollte man meinen. Das Manifest Destiny hat immer über den gesamten Pazifik gewiesen. Wir betrachten den Pazifik im Grunde als unseren Ozean. Nicht so sehr den Atlantik, weil wir mit einer Reihe von Großmächten in Europa zu kämpfen hatten. Aber der Pazifik sah aus wie eine freie Feuerzone für die amerikanische Industriemacht. Deshalb haben wir Hawaii. Deshalb haben wir so viele Protektorate. Deshalb hatten wir die Philippinen sehr lange unter direkter amerikanischer Kontrolle. Wir haben den Pazifik immer als unser Einzugsgebiet betrachtet. In unserer Außenpolitik ist viel vom Schwenk nach China die Rede. Was bedeutet, unsere Militärmacht von Europa abzuziehen und auf den Pazifik zu richten, um China in Schach zu halten. Aber das ist Quatsch. Unser Manifest Destiny hat uns längst an die Küste Chinas gebracht. Lost Highway, eine lange Nacht zu 100 Jahren Route 66 von Tom Noga. Es sprachen Janina Sachau als Erzählerin, Bettina Schulmann als Susan Croce Kelly, Thomas Krause als David Dunaway, Daniel Berger als Kurt Jacobson, Daniel Wiemer als Reese Martin, Andreas Meyer als Joshua Nelson sowie Therese Dürrenberger, Josef Tratnik, Regina Spindler und Robert Oschatz. Ton und Technik Wolfgang Rixius, Gunther Rose und Valentin Brockmann. Regie der Autor, Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle Künstlerischer Traum und irdischer Spielplan. Eine lange Nacht über das Theater machen. Eine Sendung von Horst Konietzny.